Nichts passiert. Oder hören Sie etwas, Mr. Mann? Wir stürzen ab, Clifford. Schnell, fort von diesem Ding. Nein, warten Sie. Die Plattform, auf der wir stehen, ist sicher. Ich habe durch Ziehen jenes Hebels nur einen Mechanismus in Gang gesetzt. Treffend formuliert, Mr. Bradshaw. Und wenn mich nicht alles täuscht, bewegt sich da unten auch irgendetwas. Oh, Sir Clifford. Hier. Wenn Sie hier an der Stirnseite einen genaueren Blick ins Dunkel dieser Schlucht werfen... Ja, Sie könnten recht haben. Es sieht tatsächlich so aus, als wäre Bewegung in der Tiefe. Ja, aber da ist noch etwas. Ich kann es nicht recht erkennen. Doch, jetzt sehe ich es. Etwas Helles steigt rasch die Wand empor. Die Spinnen, Clifford! Verdammt! Sie hätten die Lampen mitnehmen sollen. Sofort zurück zur Bahn! Zu spät! Was es auch ist, es muss jeden Moment die Plattform erreichen. Es ist nur weißer Dampf. Dort unten ist also tatsächlich so etwas wie eine Dampfmaschine. Also mir reicht's. Ich bin bei der armen Diane, falls ihr mich sucht. Gut, Linus. Vielleicht kannst du ihr etwas Trost spenden. Man kann es ihr nicht verdenken, Sir Clifford. Wem sagen Sie das? Ihre Schwägerin bereitet mir ernsthafte Sorgen. Mhm. Sie stand unter dem Einfluss eines Schocks, als wir sie zurückließen. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Edward. Ich hätte ihn halten müssen. Sie konnten nichts für Ihren Bruder tun. Wenn Sie sich weiter vorgewagt hätten, wären Sie vermutlich mit abgestürzt. Ja, vermutlich. Und doch... Wir sollten sehen, dass wir so schnell wie möglich wieder ans Tageslicht kommen. Fort von den Schrecken dieser Höhlen. Ich habe Sie alle in dieses furchtbare Abenteuer mitgenommen. Wäre ich doch nur etwas kritischer und etwas weniger euphorisch zu Werke gegangen. Jeder von uns hatte die freie Wahl, mitzukommen oder auf dem Landsitz Ihres Onkels zu warten, Sir Clifford. Sie trifft keine Schuld am Tode Ihres Bruders. Guter Bradshaw. Es ist nett, dass Sie mir die Bürde des schlechten Gewissens von den Schultern nehmen wollen. Aber in meinem tiefsten Innern weiß ich doch, dass mein Bruder noch leben würde, wenn ich ihn nicht zu dieser Fahrt überredet hätte. Sollte nun nicht langsam etwas geschehen? Wie? Was sagten Sie? Dem Geräusch nach zu urteilen, wird etwas Großes angetrieben. Ja, es hört sich beinahe so an, als drehe sich ein großes Rad. Hier, Sir Clifford, sehen Sie doch nur, hier ist etwas. Wo? Dort. Nein, dort. Direkt unter uns verläuft ein armdickes Tau. Gute Güte, das ist ein Stahlseil, Mr. Bradshaw. Und es bewegt sich. Ja, es bewegt sich. Und es verschwindet direkt unter der Plattform, auf der wir stehen. Vorsicht, Mr. Bradshaw. Lehnen Sie sich nicht zu weit über dieses Geländer. Keine Sorge. Ich passe auf. Es wird von einem großen Rad angetrieben. Von einem Rad? Ja. Es ist am anderen Ende unter der Plattform befestigt. Dann müssten wir es eigentlich durch dieses Loch dort in der Mitte sehen können. Und hier, direkt unter dem Durchlass oder was auch immer dieses Viereck darstellen soll, wird es umgeleitet und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Sehr eigenwillig. Was halten Sie davon? Für mich sieht es wie ein riesiger Seilzug aus, Mr. Bradshaw. Ein Seilzug? Angetrieben von einem großen Schwungrad. Was hat sich Ihr Onkel da wieder einfallen lassen? Da wir nicht wissen, was sich am vermeintlichen Ziel befindet, bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Was auch immer es sein mag, es ist nun auf dem Weg hierher. Gut, warten wir. Und hoffen wir, dass es eine Möglichkeit bietet, von hier fortzukommen. Darf ich Ihnen noch Tee bringen, Milady? Danke, Carter. Ich bin nicht mehr durstig. Aber du solltest noch etwas Tee nehmen, meine Liebste. Wenn du meinst. Sehr wohl, Milady. So, jetzt wirst du deinen Tee trinken und dich eine Weile hinlegen. Ich besorge dir noch eine zweite Decke. Hm? Oh, du bist ja ganz kalt. Sagen Sie, Mr. Bradshaw, wo ist eigentlich mein Mann? Sie beide waren doch die ganze Zeit mit den Plänen dort beschäftigt. Ja, Lady Alice, Sie haben ganz recht. Ich habe ihn gar nicht rausgehen sehen. Ich sorge mich um ihn, wenn ich sie nicht zusammen weiß. Der Tod Ihres Schwagers hat ihn mehr mitgenommen, als er sich vorhin anmerken ließ. Wo ist er jetzt? Er hat sich eine Decke und eine Lampe genommen und ist dann zurück zur Plattform gegangen. Gut. Warten Sie, Lady Alice. Was haben Sie, Mr. Bradshaw? Verzeihen Sie, Milady, aber es sah so aus, als wollte Ihr Gemahl allein sein. Wie kommen Sie darauf? Nun, er nahm außerdem noch eine Flasche Brandy mit. Dass Ihr Männer stets eure Gefühle mit Brandy niederringen müsst. Er ist ein Gentleman, Milady. Er ist vor alledem mein Mann. Und wenn es ihm schlecht geht, will ich an seiner Seite sein. Hier, Liebes, hier ist deine Decke. Und nun schlaf etwas. Bist du bei mir, wenn ich aufwache? Gewiss, Diane. Hier bist du. Alice? Entschuldige, dich hatte ich nicht erwartet. Du solltest lieber im Wagen bleiben. Dort ist es angenehm und warm. Und du? Warum bist du hier draußen? Ich warte, dass irgendwas passiert. Und? Ist schon etwas in Sicht? Nein. Das Seil bewegt sich unablässig in der Dunkelheit, aber noch ist nichts geschehen. Dabei sind jetzt schon gute 5 Stunden vergangen, seit Bradshaw die Maschine in Gang gesetzt hat. Darf ich mich zu dir setzen? Gewiss, Liebes. Komm. Ich lege dir meine Decke um. Danke. Oh, ist die schön warm. Diane schläft jetzt. Das ist gut. Bradshaw und ich waren in großer Sorge um sie. Es ist lieb von dir, dass du dich so um sie kümmerst, Alice. Sie braucht dich jetzt. Ich glaube, dass du mich jetzt mehr brauchst, Darling. Ich? Glaubst du denn, ich spüre nicht, wie sehr du unter Edwards Tod leidest? Nun, je mehr Zeit vergeht, umso mehr versuche ich mir einzureden, dass es nur ein schlimmer Traum ist, aus dem ich gleich erwachen werde. Es sollte doch nur eine Fahrt ins Abenteuer werden. Niemand konnte ahnen, was uns hier unten begegnen würde, Clifford. Wir alle dachten, es würde eine spannende, aber harmlose Vergnügungsfahrt. Dass wir aber solchen Geschöpfen und Gefahren in die Arme liefen, ist nicht deine Schuld. Weißt du, seit ich denken kann, habe ich auf Edward Acht gegeben, wenn wir uns draußen mit den Straßen um uns geprügelt haben. Und letztlich auch in Eton, wo ihn sein loses Mundwerk so manches Mal ganz schön in Schwierigkeiten gebracht hat. Er konnte sich immer auf seinen großen Bruder verlassen. Ich weiß. Immer. Ich weiß, dass ihr zwei trotz unterschiedlicher Natur ein Herz und eine Seele seid. Alice, ich liebe meinen Bruder über alles. Und jetzt habe ich ihn verloren. Aber mich hast du noch, Darling. Und mich wirst du nicht verlieren, hörst du? Ich will mit dir aus dieser finsteren Höhle wieder hinaus. Und was auch geschehen mag, ich bleibe an deiner Seite. Ich habe die wunderbarste Frau geheiratet, die sich immer nur wünschen kann. Vergib mir, dass ich dich so sehr mit meinen Problemen belastete, anstatt deine süße Seele mit Worten zu liebkosen. Aber das tust du doch, mein Schatz. Mit all dem, was du mir sagst, tust du es. Wir sollten die anderen nicht so lange allein lassen. Sonst denken sie noch, wir wären verloren gegangen. Vergiss den Brandy nicht, Darling. Sir Clifford? Sir Clifford? Was? Ah. Ach, Mr. Bradshaw. Entschuldigen Sie, ich muss eingeschlafen sein. Mit Recht. Schließlich waren Sie mit am längsten auf den Beinen. Und? Zeichnet sich eine Veränderung ab? Nun, was den ominösen Seilantrieb anbelangt, ist noch keine Änderung in Sicht. Aber hinlänglich unserer Energiereserven. Was? Wie meinen Sie das? Ich habe vor gut 3 Stunden unsere zweite Batterie hinzuschalten müssen, da unsere Hauptquelle erschöpft war. Aber diese geht nun auch langsam, aber sicher zur Neige, wie Sie unschwer an dem leicht gedämpften Licht erkennen können. Natürlich. Jetzt, wo die Bahn steht, werden auch die Akkus nicht mehr aufgeladen, da der Dynamo nicht in Betrieb ist. Richtig. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir im Dunkeln sitzen werden. Glücklicherweise haben wir noch 2 der Rumkorff'schen Lampen. Carter, Sie schlafen gar nicht? Ich bitte um Verzeihung, dass ich Zeuge Ihres Gespräches wurde, Sir. Aber ich habe einen sehr leichten Schlaf. Zumal die hinter uns liegenden Ereignisse meine Sinne ohnehin geschärft haben. Es ist in Ordnung, Carter. So brauchen wir sie nicht umständlich in die Tatsachen einzuweihen. Es gilt letztlich, diesen Umstand vor den Frauen verborgen zu halten. Was nicht leicht fallen dürfte, da das Licht zusehends schwächer wird. Trotzdem, wir sollten sie schlafen lassen. Wir hingegen sollten die Zeit nutzen, die uns verbleibenden Chancen durchzusprechen. Unter Einbeziehung der Mittel, die uns noch zur Verfügung stehen. Dann wäre es sicherlich angebracht, dies außerhalb zu tun, um dem Zufall vorzubeugen. Ganz Ihrer Meinung. Auch wenn dieses quietschende Rad sehr an meinen Nerven zehrt. Was unsere Ausrüstung anbelangt, haben Mr. Bradshaw und ich ja unlängst eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Das Ergebnis mag Hoffnung machen, da von den wesentlichen Gegenständen so gut wie alle noch vorhanden sind. Richtig. Sowohl die Bergsteigerausrüstung als auch das Waffen- und Munitionsarsenal sind unversehrt. Wenn es gestattet ist, Sir, mir scheint ein anderes Gut von sehr viel größerer Bedeutung zu sein. Warte. Unser Vorrat an Wasser. Wir haben, wenn wir sparsam sind, noch für gut 2 Tage Lebensmittel. Aber leider haben wir nicht einen Tropfen Wasser. Was reden Sie da, Carter? Sie haben uns doch vorhin erst mit reichlich frischem Tee versorgt. Richtig, Sir. Aber das Wasser hatte ich bereits während unseres letzten Halts gezapft. Noch bevor wir den Bristol-Kanal unterquerten. Und? Da hatten wir immerhin noch knapp 30 Gallonen Trinkwasser. Als ich vor dem Zubettgehen einen Schluck dem Hahn entnahm, musste ich feststellen, dass er ungenießbar salzig schmeckte. Salzig? Nein, das kann nicht angehen. Leider doch, Sir. Ich überprüfte das Wasser, indem ich es eine ganze Weile ablaufen ließ. Das Ergebnis war ernüchternd. Es ist durch Salzwasser verdorben worden. Verflixt. Das muss passiert sein, als der Waggon so tief im Wasser lag. Sie erinnern sich? Ja, natürlich. Der äußere Füllstutzen des Wasserbehälters liegt etwas unterhalb der Fenster. Oh. Wir waren eindeutig tiefer im Wasser. Vermaledeites Verhängnis. Das macht unsere Planung sozusagen wertlos. Ohne Wasser werden wir nicht lange überleben können. Carter, wie lange hält es der Mensch ohne Flüssigkeit aus? Nicht sehr lange, fürchte ich, Sir. Schon nach 2 Tagen dürfte es sehr kritisch für uns werden. Wir haben nur noch die halbe Kanne Tee, welche übrig geblieben ist. Jetzt geht es also auch um unser Leben. Es scheint, als hätte sich das Schicksal gegen uns verschworen. Die Flucht nach vorn scheidet damit so gut wie aus. Wollen Sie damit andeuten, dass Sie es in Erwägung ziehen, umzukehren? Vom zur Verfügung stehenden Zeitraum scheint mir dies der einzige Weg. Aber es ist auch der gefährlichste. Was soll ich Ihrer Ansicht nach tun, Mr. Bradshaw? Ich weiß, dass hinter uns gierige Saurier und riesige Spinnen lauern. Von der Flut mal ganz abgesehen. Aber wir wissen auch nicht, welche Dinge noch vor uns liegen. Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Sir, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass besagtes Quietschen schon seit einiger Zeit nicht mehr zu hören ist? Carter, Sie haben recht. Schon seit wir hier draußen sind, hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Schnell! Zur Plattform! Das Rad steht still. Und hier, sehen Sie doch nur, in der Öffnung. Der Absatz einer Treppe, die nach unten führt. Ja, aber... Ja, eine Treppe, die nach unten führt. Und am Fuße der Treppe ist eine weitere Plattform. Gestatten Sie, Sir? Sie möchten den Anfang machen? Wenn es nicht zu vermessen ist. Ganz im Gegenteil, lieber Carter. Hier, die Kette des Geländers lässt sich an dieser Stelle sogar entfernen. Na, wenn das keine Einladung ist. Aber bitte seien Sie trotzdem vorsichtig. Selbstverständlich, Sir. Die Lampe, Carter. Danke, Sir. Und, Carter, was sehen Sie? Einen Moment noch, Sir. Ich verschaffe mir rasch einen Überblick. Oh. Was haben Sie? Ich stehe auf einer von einem weiteren Geländer umgebenen Platte. Diese ist mittels eines massiven Auslegers mit dem Stahlseil verbunden. Wir kommen zu Ihnen! Boah, welch imposante Größe! Die Grundfläche dieser Platte misst gut 4x7 Yards. Und der Stahlarm, an dem sie aufgehängt ist, ist auch nicht von schlechten Eltern. Fast so breit wie meine Körpererscheinung. Wer weiß, was für schwere Gewichte auf dieser Transportplatte verladen wurden. Und hier, hinter der Metalltreppe zum Beispiel. Sehen Sie? Dieses eigenartige Konstrukt. Es sieht aus wie ein zusätzlicher Gondelsitz, welchen man an dem Trägerseil befestigen kann. Aber unter dem vermeintlichen Sitz befindet sich eine sehr aufwendige Mechanik. Sehen Sie nur, all die Zahnräder und Wellen. Sagen Sie, Mr. Bradshaw, sind diese Teile auch in Ihrer Fabrik entstanden? Schwer zu sagen, Sir. Wissen Sie, nicht alle Aufträge Ihres Onkels sind über meinen Schreibtisch gewandert. Viele Konstruktionspläne gingen direkt in die Büros meiner Ingenieure. Mit anderen Worten, Sie wissen auch nicht, womit wir es hier zu tun haben. Nein, Sir. Gut, aber in Anbetracht des Zeitdrucks, unter dem wir stehen, müssen wir es wieder einmal darauf ankommen lassen. Ich schlage deshalb vor, dass wir die Damen wecken und gemeinsam all die Dinge, die uns wichtig erscheinen, hier auf diese fahrbare Plattform schaffen. Ein ausgezeichneter Gedanke, Sir. Die Damen werden einen gehörigen Schreck bekommen, wenn sie sehen, wie karg sich unsere weitere Reise gestalten wird. Es lässt sich nicht ändern, Mr. Bradshaw. Die Hauptsache ist, wir kommen hier weg und wieder an die Oberfläche. Ich werde sofort die Sachen packen, Sir. So, ich denke, wir haben trotz aller Einschränkungen ein wenig Gemütlichkeit schaffen können. Aber wohin sollen wir uns zurückziehen, wenn wir schlafen wollen, Clifford? Die ganzen Möbel sind ja in dem Waggon verblieben. Wenn ich Ihnen die Frage beantworten dürfte, Milady, da sämtliches Interieur mit der Bahn fest vernichtet war, haben wir Ihnen hier hinter der Treppe einen Ort des Rückzugs geschaffen. Sehen Sie? Hier liegen die ganzen Decken und Kissen. Außerdem wird euch Carter noch mehr umsorgen als bisher. Ist es nicht so, Carter? Selbstverständlich, Sir. Wann werden wir die Oberfläche erreichen, Clifford? Nun, dieses Transportmittel war gute 9 Stunden unterwegs, vom Ziel bis hierher. Daher gehe ich davon aus, dass wir auch in 9 Stunden diese letzte Etappe geschafft haben. Du meinst, dass wir dann diese entsetzlichen Höhlen hinter uns gelassen haben? Dass wir wieder hier herauskommen, nicht wahr? Ja, Diane, das meine ich. Na, Gott sei Dank. Mr. Bradshaw, wie weit sind Sie mit dem Seil? Fertig, Sir Clifford. Es ärgert mich nur, dass wir diese seltsame Einsitzgondel hier zurücklassen müssen. Wer weiß, ob sie uns nicht noch nutzen könnte. Das wäre möglich, aber diese Apparatur nimmt einfach zu viel Platz weg. Und die Damen sollen es so komfortabel wie möglich haben. Ja, Sie haben ja recht. Also, dann können wir. Darling, was ist das für ein Seil, das Mr. Bradshaw da in seiner Hand hält? Schatz, wir müssen davon ausgehen, dass derjenige, der mit der einen Schienenbahn wieder zum Landsitz gefahren ist, auch der Letzte war, der den obigen Hebel bedient hat. Warum? Hätte Lord Atherton selbst oder einer seiner Mitreisenden ihn umgelegt, hätte er auf die anfahrende Plattform aufspringen müssen. Deshalb haben wir ein Seil an dem Hebel befestigt. Wenn ich daran ziehe, wird der Hebel auf die Position Ziel wechseln. Was ihr euch so ausdenkt. Carter, ich hätte gerne einen Schluck Tee. Sofort, Milady. Mir bitte auch, Carter, ich bin durstig. Wir sollten uns beeilen. Ja, in der Tat. Das hätte ich beinahe vergessen. Clifford, wo läufst du denn hin? Mr. Bradshaw, haben Sie eine Ahnung, was mein Mann vorhat? Tut mir leid, ich weiß es auch nicht, Milady. Das ist die Bahn. Clifford fährt ohne uns mit der Bahn weg. Unsinn, Diane. Warum sollte er uns hier allein... So, da bin ich wieder. Warum hast du die Bahn wieder zurückgeschickt? Weil diese Pionierleistung technischer Entwicklung es nicht verdient hat, an dieser Endstation zu verfallen. Mit etwas Glück erreicht die Einschienenbahn ihren Ausgangspunkt. Außerdem, nimm es als Omen, dass wir sie nicht mehr brauchen, Liebes. Meinen Sie wirklich, dass sie den Landsitz erreicht? Sie wissen, die Batterien... Ich hoffe es sehr, Mr. Bradshaw. Ich hoffe es sehr. Aber nun, Leinen los! Ich fürchte mich so, Alice. Mir ist auch nicht wohl bei der Sache, aber wir werden es durchstehen. Du wirst sehen. Ich traue mich gar nicht, die Augen zu öffnen. Die schwarze Tiefe eines bodenlosen Abgrunds und wir hängen mit diesem schwankenden Ungetüm darüber. Nicht einmal die Wände der Schlucht sind in der Dunkelheit auszumachen. Wir werden es schaffen, Diane. Aber was, wenn dieses dünne Seil über uns reißt? Oh, Edward, wärst du doch nur bei mir. Behalten wir die Richtung bei, Mr. Bradshaw? Ja, Dem Kompass zufolge führt diese unterirdische Schlucht in nordöstliche Richtung. Es ist ungeheuerlich, dass sich eine Spalte von solchen Ausmaßen mitten durch England zieht. Ja, die Geologen der britischen Akademie würden Kopf stehen, wenn sie dies hier zu Gesicht bekämen. Mal ganz abgesehen von den Paläontologen. Meinen Sie, dass uns irgendjemand die Ereignisse glauben wird? Ich kann nur für mich sprechen. Also wenn mir jemand etwas von Meeressauriern erzählen würde, dazu von Exemplaren, die sich bei bester Gesundheit befinden, würde ich dies sicherlich als Räuberpistole abtun. Eben dies befürchte ich auch. Glücklicherweise haben die Damen einige Beweisstücke gesammelt, die bezeugen können, was wir sagen. Sie meinen die Muscheln und Schneckenhäuser? Aber ob diese ausreichen, einen Mosasaurus wieder auferstehen zu lassen? Wie dem auch sei. Zuallererst müssen wir diese dunklen Gefilde hinter uns bringen, wenn wir die Menschheit mit unseren Erlebnissen konfrontieren. Nur keine Aufregung, die Dame. Das war nur ein weiterer Querträger, der das Seil auf Spannung hält. Es ist alles in Ordnung. Haben Sie mitgezählt, Sir? Ja, das war der 26. Ich muss gestehen, ich habe mittlerweile jedwedes Zeitgefühl verloren. Mir geht es da nicht anders, lieber Mr. Bradshaw. Haben Sie auf die Uhr geschaut, als wir losfuhren? Leider nein. Ich könnte Ihnen beim besten Willen nicht sagen, wie lange wir schon unterwegs sind. Wenn Sie erlauben, ich war so frei, den Zeitraum zwischen den einzelnen Seilträgern zu bestimmen. Ausgezeichnet, Carter. Und? Die Abstände sind relativ gleichmäßig. Gut 5 Minuten liegen zwischen 2 Trägern. Das bedeutet, dass wir seit etwas mehr als 2 Stunden unterwegs sind. Sehr gut, Carter. Auf Sie ist wirklich Verlass. Vielen Dank, Sir. Sagen Sie, haben Sie auch den Eindruck, dass unsere Route einer stetigen Neigung folgt? Ja. Ich habe deshalb bereits mit einer Lampe versucht, bis zum Grund der Schlucht zu leuchten. Vergeblich. Mein Gott. Wie hat Ihr Onkel nur diese Seilbahn hier errichten können? Es ist mir gänzlich unvorstellbar, wie die Stützbalken angebracht werden konnten, ganz zu schweigen vom Transport des Metalls bis hierher. Ja, Lord Atherton wird uns einiges zu erzählen haben. Übrigens, finden Sie nicht auch, dass es seit unserer Abfahrt ein wenig wärmer geworden ist? Ich habe vorhin bereits mein Jackett abgelegt, allerdings ohne mir etwas dabei zu denken. Doch jetzt, wo Sie es sagen? Ja, es hat wirklich den Anschein. Meines Wissens gibt es Gelehrte, die die Meinung vertreten, dass je tiefer man ins Erdinnere vorstößt, auch die Temperatur ansteigt. Das würde bedeuten, dass dem menschlichen Entdeckergeist also ab einer gewissen Tiefe Grenzen gesetzt sind. Namhafte andere Wissenschaftler vertreten wiederum die gegenteilige Meinung. Es scheint an uns herauszufinden, welche Seite recht behält. Denn am Neigungswinkel des Auslegers ist erkennbar, dass wir uns weiter abwärts bewegen. Carter, könnten Sie uns wohl noch etwas Tee einschenken? Gern, Milady. Und ihr? Liebste Schwägerin. Wollt ihr nicht auch einen Schluck zu euch nehmen? Danke, aber ich bin nicht durstig. Und Sie, mein lieber Mr. Bradshaw? Lady Diane, ich werde Ihnen zumindest Gesellschaft leisten, wenn Sie Ihren Tee nehmen. Das ist lieb von Ihnen. Glücklicherweise haben wir noch eine Flasche Rotwein und eine halbe Flasche Brandy. Sie können mir glauben, wenn ich geahnt hätte, wie es um unsere Trinkvorräte bestellt ist, dann hätte ich den Brandy nicht angerührt. Sir Clifford, wenn wir all das hinter uns haben, dann werden wir 2 in meinem Haus eine Flasche gemeinsam bis zur Neige trinken. Einverstanden? Worauf Sie sich verlassen können. Trinken. Carter, bitte, ich möchte ein Glas Wasser. Es tut mir außerordentlich leid, Milady. Aber ich kann Ihnen leider nur noch etwas trockenen Rotwein anbieten. Clifford, diese Hitze. Ich weiß, Darling. Glaub mir, ich leide genauso darunter. Wollt ihr uns hier verdursten lassen? Ich will raus aus dieser entsetzlichen Hitze. Hört ihr? Beruhige dich, Darling. Wir werden schon bald unser Ziel erreicht haben und dann... Aber wohin fahren wir denn bloß? Es geht ja immer nur bergab. Hinab in die Hölle. Clifford, was ist das? Was, Liebes? Es wird auf einmal merklich heller. Ja. Jetzt kann ich sogar die schroffen Wände der Schlucht erkennen. Und den Verlauf des Stahlseiles. Es verschwindet dort vorne hinter der scharfen Biegung. Sehen Sie, Sir Clifford? Ja. Und von dort kommt auch dieser eigenartige Schimmer. Oh, wir kommen wieder heraus. Wir kommen ans Tageslicht. Sir, laut meinen Berechnungen dürfte allenfalls der bleiche Mond über dem Empire leuchten. Ich glaube auch nicht, dass hinter dieser Felswand die Sonne aufgeht, Carter. Diese Hitze ist wirklich nur schwer zu ertragen. Wir... In Abgrund! Wir werden alle sterben! Clifford, was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Das Seil! Hoffentlich hält das Seil. Mein Gott, war das ein Ruck. Was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht sein. Wir fahren in die entgegengesetzte Richtung. Aber das ist doch unmöglich. Wir fahren wieder zurück. Wir kommen nie mehr hier fort. Ich will nicht sterben. Komm, wir setzen uns hierher. Festhalten! Wieso? Was ist los? Oh Gott, der Antrieb. Der Antrieb? Was, wenn die Dampfmaschine einen Defekt hat? Wenn die Antriebswelle ständig die Richtung wechselt? Sir, wir erreichen gleich die Biegung. Gott sei uns gnädig, wenn nur unser Antrieb keinen Schaden genommen hat. Sir, sehen Sie doch nur. Wir passieren jetzt die Felskante. Wir... Was ist das dort unten? Lava. Das ist Lava. Mr. Bradshaw, sehen Sie bitte noch mal nach den Damen. Sir, wir werden diese Hitze nicht mehr lange aushalten können. Wir sind einfach zu dicht über dem Feuerstrom. Ich weiß es, Carter. Aber die Lava strömt entlang der Schlucht. Und soweit ich es von hier sehen kann, ändert das Stahlseil seinen Verlauf auch nicht. Das heißt... Was haben Sie, Sir? Ich habe mir die Hand an dem Geländer verbrannt. Es ist glühend heiß. Beide Damen sind bewusstlos. Wir brauchen dringend Getränke. Wir haben nichts, was wir ihnen geben könnten. Diese verdammte Lava muss sich ausgerechnet hier eine Erdspalte auftun. Wie haben Lord Atherton und seine Mitstreiter nur diese fürchterliche Strapaze überleben können? Vielleicht haben sie sie nicht überlebt. Vielleicht hat sich diese Magmakammer auch erst unlängst geöffnet. Vielleicht war dies vorher nur ein dunkler Abgrund. Wie dem auch sei. Wir dürfen nicht aufgeben. Es kann sicherlich nicht mehr weit sein. Sir, wir sind erst gute 3 Stunden unterwegs. Und wenn sich die Bahn durch die gesamte Schlucht zieht... Das heißt, dass uns noch 6 Stunden bevorstehen. Und sollte der Antrieb ausfallen... Oh. Bradshaw! Mein Gott, Bradshaw! Was haben Sie? Er ist ohnmächtig, Sir. Er hat sehr transpiriert in den letzten Stunden. Wir müssen ihm eine Decke unterlegen. Der Boden ist zu heiß. Warten Sie, ich hole eine. Wenn doch diese unselige Dame wieder in meine Kluft verschwinden würde. Ohne diese Hitze wird es bestimmt bis zur Oberfläche geschafft. Sir Clifford, kann ich Ihnen zur Hand gehen? Sir Clifford! Oh nein! Sir! Gut, Carter. Jetzt ist es an dir. An dir allein. Zuerst braucht Mr. Bradshaw eine Unterlage. So. Das wäre geschafft. Mehr kann ich nicht tun. Nur noch darauf warten, dass auch ich... Mist. Das. Da kommt etwas hinter uns her. Es sieht beinahe so aus, als ob es fliegen würde. Nein, es hängt auch an dem Seil. Aber es ist rasend schnell. Das kann doch nicht sein. Meine Augen müssen mir einen Streich spielen. Das ist doch... Leider habe ich nicht herausgefunden, wie dieses Ding zu bremsen ist. Schade drum. Puh, diese Hitze. Sir Edward, Sie leben. Leibhaftig und in Person. Ja, aber wie ist es Ihnen denn gelungen? Und der Sturz in die Tiefe und der Saurier, wie konnten Sie... Sind Sie es wirklich? Ja, lieber Carter, Ihre Fragen werde ich gerne gleich beantworten, denn ich bin sicher, dass auch die anderen sehr überrascht sein dürften. Eigentlich sollte sie doch mein lautes Erscheinen herauslocken. Schlafen die alle in der Kabine und lassen sie hier oben Wache stehen, Carter? Sir? Ich fragte, warum Sie hier oben in der Hitze ausharren müssen. Aber da liegt ja der gute Bradshaw. Und hier? Diane? Diane, so wach doch auf! Carter, was ist mit meiner Frau und warum liegen alle hier oben in dieser brütenden Hitze? Sie sind bewusstlos geworden, Sir. Die Decken bieten keinen Schutz gegen diese infernalische Glut. Außerdem ist uns das Wasser ausgegangen. War es denn in der Kabine nicht mehr auszuhalten? In der Kabine, Sir? Ja, in der Kabine, Carter. Dieses Ungetüm erscheint mir derart massiv, dass es dort eigentlich kühler sein müsste. Vergebung, Sir, aber von welcher Kabine sprechen Sie? Mir scheint, dass Ihr Verstand durch die Hitze Schaden erlitten hat. Sir, ich... Ich spreche natürlich von der Kabine, auf deren Dach wir uns hier in glühender Hitze unterhalten, Carter. Wo gehen Sie hin, Carter? Wir haben die ganze Zeit auf dem Dach einer Gondel gestanden. Wie? Soll das heißen, dass... Wollen Sie damit andeuten, dass ihr alle, mein genialer Bruder vorneweg, hier oben gehockt habt, ohne zu wissen, dass unter euch eine Kabine ist? Ja, Sir. Diane, meine arme Diane. Los, Carter, wir müssen die Damen und die forschen Entdecker aus dieser Hitze schaffen. Aber wie kommen wir ins Innere der Kabine? Indem Sie die Einstiegsklappe öffnen. Und wo ist diese, Sir? Ich bin zwar erst ein paar Minuten hier, aber dennoch ist es mir, selbst bei diesem Dämmerlicht, nicht entgangen, dass Sie schon mehrfach über eine Luke gegangen sind, Carter. Sie finden sie am Ende Ihrer Fußspitzen. Eine Luke? Wahrhaftig. Da ist ein Ring ins Metall eingelassen. Au! Ist der heiß. Nun machen Sie schon. Oh, kühle Luft. Herrlich kühle Luft. Ja, und damit das so bleibt, sollten wir uns beeilen. Sie haben völlig recht, Sir. Bin schon bei Ihnen. Brüderchen, dich kann man aber auch nicht mal kurz aus den Augen lassen und schon stellst du Unsinn an. Clifford. Darling, mach doch bitte die Augen auf. Wie? Alice? Ja, ich bin es. Wir sind gerettet. Wo sind wir? Gleich, Darling, gleich. Hier, trink erst einmal. Nicht so schnell, Clifford. Du wirst dich verschlucken. Wohl bekommst, Bruderherz. Wer hat das gesagt? Also wirklich, Edward. Wie kannst du deinen Bruder... Edward! Edward Stanton! Jüngster Spross aus eben diesem Edward. Hause, Brüderchen. Edward! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Einen Stanton verliert man nicht so einfach. Schon gar nicht in unterirdischen Sauriertümpeln. Alice, sieh doch nur. Edward ist wieder bei uns. Ich weiß, Schatz, ich weiß. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich erschreckt habe, als er mich weckte. Ich dachte, ich wäre in der Hölle gelandet. Und die anderen? Diane, Bradshaw und Carter? Ihr sind alle wohlauf, Schwager. Nur du hast uns Sorgen bereitet, weil du partout nicht aufwachen wolltest. Gott sei Dank. Wer außer mir hätte euch wohl aus dieser Bredouille heraushelfen können? Carter, bitte schenken Sie meinem Gemahl noch etwas ein. Gern, Milady. Halt, warten Sie. Wir müssen sehr sparsam mit dem Wasser sein. Wo haben Sie das überhaupt her? Ich kann Ihnen versichern, dass wir mehr als ausreichend Wasser an Bord haben. Mr. Bradshaw, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Ja, dank Ihres Bruders geht es mir wieder ausgezeichnet. Aber an Bord? Was meinen Sie mit an Bord? Hier, wirf mal einen Blick aus einem der Fenster. Bei allen Heiligen, wir sind immer noch in der Feuerschlucht. Da wälzt sich die Lava durch das enge Tal. Aber wie kommen wir in diesen schwebenden Salon? Tja, Clifford, ich dachte mir, wenn ich euch schon meine Aufwartung mache, dann erkläre ich euch auch direkt die Örtlichkeit, auf der ihr euch befindet. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass wir uns die ganze Zeit auf dem Dach dieser Seilbahngondel aufgehalten haben. Aber weil das Dach ziemlich weit über die Kabinenwände hinausragt, haben wir sie in der Dunkelheit schlichtweg übersehen. Mr. Bradshaw, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ganz im Gegenteil, Sir Clifford. Übersehen. Das würde bedeuten, dass wir beinahe den Hitzetod gestorben wären, wenn... Ich nicht vorbeigekommen wäre. Richtig. Ich werde mir ein Monokel zulegen müssen. Aber bevor ich mir diese opulente Kabine genauer ansehe, Edward, du musst mir sofort berichten, wie du diesen Sturz überleben konntest. Oh ja, Darling. Erzähl es uns bitte noch einmal. Vor allem die Stelle mit diesem Ungeheuer. Nur zu gern, Liebes. Also, Bruderherz, als ich rücklings aus der Türöffnung sauste, dachte ich auch zuerst, dass damit mein letztes Stündlein geschlagen hätte. Der Teppich ist zu glitschig. Ich komme nicht näher an dich ran. Ich rutsche! Edward! Du hättest dir den Hals brechen müssen. Sicherlich, wenn ich auf dem felsigen Boden aufgeschlagen wäre. Ich fiel jedoch weich. Weich? Nun ja, wenn man die Schnauze eines Mostsauriers... Pardon, Mosasaurus, Sir. Zu liebenswürdig, Carter. Also, die eines Mosasauriers als weich bezeichnen möchte. Du bist dieser Bestie ins offene Maul gefallen? Nicht ganz. Ich habe dem Vieh einen ordentlichen Nasenstüber verpasst. Mit meinem verlängerten Rücken, du verstehst. Mit deinem verlängerten... Oh ja, ich verstehe. Jedenfalls war das Untier ein wenig benommen. Das gab mir die Zeit, mich am Gleis ein ganzes Stück hochzuziehen. Ich war gerade ein gutes Stück geklettert, da begann dieses glitschige Ding auch schon nach mir zu schnappen. Grundgütiger. Was für ein grauenhaftes Erlebnis. Ich konnte von Glück sagen, dass besagtes Exemplar eines der kleineren Ausgaben dieser Scheußlichkeiten war. Das Vieh, das uns zuerst drangsalierte, hätte mich mühelos von dort weggepickt. Ja, aber dann, was hast du gemacht? Zuerst eine ganze Zeit darauf gewartet, dass die Atherton'sche Unglücksbahn wieder zurückkommt. Aber da dies nicht der Fall war, musste ich mir wohl oder übel einen eigenen Plan ausdenken. Edward, ganz offen gesprochen... Ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass dieser Sturz nicht tödlich sein würde. Zumal wir das Gebrüll des Sauriers noch eine Weile aus der Tiefe hörten. Geschenkt, Bruder. Nach kurzer Überlegung musste ich einsehen, dass ich meine Lage nur verschlechtern konnte, wenn ich nicht baldigst etwas unternähme. Aber meinem schlauen Edward ist ja glücklicherweise dieser grandiose Plan eingefallen. Nun ja, ich denke, man kann ihn ruhig so nennen. Oh, mein genialer Schwager. Und, was hast du nun getan? Ich gab dem Ungeheuer eine feuerscharfe Speise zur Kostprobe. Ich verstehe nicht. Ich warf die letzte mir verbliebene Magnesiumfackel ins geifernde Maul dieses Menschenfressers, nachdem ich sie angesteckt hatte, versteht sich. Ho, unerhört kaltblütig. Wie konntest du nur deine Sinne bei all der Dramatik derart unter Kontrolle halten, Bruder? Tja, viele sind berufen. Aber nur wenige auserwählt. Ausgezeichnet, Sir Edward. Ausgezeichnet. Ich wurde Zeuge eines grausigen Schauspiels. Die unverlöschlich siedend heiße Flamme wütete im Maul des Mo... des... Mosasaurus. Na, ihr wisst schon. Er warf seinen Kopf hin und her. Sein schmerzgepeinigtes Gebrüll brachte die Höhle fast zum Einsturz. Mein Gott, entsetzlich. Ja, die Tobsucht des Ungeheuers steigerte sich in blanke Raserei. Denn es wurde die Magnesiumfackel einfach nicht los. Mein Wurf hatte sie derart tief in die Tiefen des Unterkiefers befördert, dass sie sich dort zwischen den Zähnen verhakt hatte. Unabänderlich. Dann begann das Monster, seinen Kopf immer und immer wieder gegen den Fels zu werfen. Alles bebte. Der Boden, die Wände und ich begann abzurutschen. Das feuchte Metall der Schiene glitt mir langsam aus den Händen. Mein armer Darling. Du sagst es, liebe Diane. Ich sah dem Tod schon in seine vor Schmerz und Zorn glühenden Augen, als er mit einem gewaltigen letzten Schlag gegen das Gestein seinen eigenen Schädel spaltete. Oh, Edward, mein Drachentöter. Famos, Sir Edward. Eine wahre Heldentat, wenn Sie mir diese Bezeichnung gestatten. Ja, ich pflichte Ihnen bei, Carter. Sir Edward, ich ziehe meinen Hut. Was für eine unglaubliche Tat. Im Kampf mit einem Wesen aus grauer Vorzeit, unbeirrt und unbeugsam, der Übermacht die Stirn geboten. Das ist mein Bruder. Seht ihn euch an. Ja, in der Tat. Unglaublich. Nach dem schrecklichen Zweikampf fiel ich entkräftet in einen dumpfen Schlaf. Beinahe totenähnlich, möchte ich sagen. Doch dann weckte mich das Geräusch der nahenden Einschienenbahn. Ich war in freudiger Erregung, wähnte ich euch doch alle in ihrem Inneren. Ich riss eilends die Tür auf, fand die Bahn jedoch leer. Enttäuscht hielt ich sie an. Dann ging mir der Gedanke durch den Kopf, dass ihr sicherlich den alten Atherton gefunden hättet und er seine Erfindung nun zurückschicken wollte. Im Handumdrehen fuhr ich dann dorthin, wo ich euch vermutete. Aber ich sollte ein zweites Mal enttäuscht werden. Wir waren nicht minder enttäuscht, glaub es mir. Zu allem Ungemach stellte ich fest, dass ihr eine neuerliche Maschine in Gang gesetzt hattet und nun für mich unerreichbar in der Dunkelheit entschwunden wart. Aber mein Edward lässt sich ja nicht so schnell verdrießen. Exakt, Liebes. Ich entdeckte das abenteuerliche Gefährt, das ihr freundlicherweise zurückgelassen hattet. Und es gelang mir, die Gondel am fahrenden Stahlseil einzuhängen. Dummerweise konnte ich nicht so schnell einsteigen. Das verflixte Ding fuhr ohne mich davon. Aber ein kurzer Zug am Hebel brachte mich wieder auf Kurs. Du warst das? Natürlich. Und da ihr ein Seil am Hebel befestigt hattet, konnte ich diesen auch bequem von meinem Sitz auch umlegen. Ich hoffe, niemand zweifelt auch nur einen Moment daran, dass wir Brüder sind. Nicht einen Moment, Sir Clifford. Auf der rechten Armlehne fand ich eine Kurbel befestigt. Als ich daran drehte, stellte ich überrascht fest, dass ich damit meine Geschwindigkeit erhöhen konnte. Die Mechanik. Carter, Sie erinnern sich? Jawohl. Das ging sogar ohne große Kraftanstrengung. Schon bald hatte ich ein beachtliches Tempo erreicht. Ich kann nur staunen, Edward. Die Geschwindigkeit brachte einen nicht zu übersehenden Effekt mit sich. Welchen, wenn man fragen darf? Fahrtwind. Dem Fahrtwind ist es zu verdanken, dass mir die Passage über der Lava kaum etwas ausgemacht hat. Und schon bald sah ich die träge vor sich hin schaukelnde Seilbahnkabine, auf deren Dach ihr es euch, zweifelsohne wegen des besseren Ausblickes, gemütlich gemacht hattet. Also, weißt du... Damit endet mein Bericht, lieber Bruder. Bleibt allein die Erwähnung, dass ich meine Ein-Mann-Gondel beim Andocken leider in ihre Einzelteile zerlegt habe. Unglaublich, Edward. Wirklich unglaublich. Ich pflichte dir bei, Schatz. Ich finde diese Geschichte auch unglaublich. Nun, da wir alle wieder zusammen sind, und das bei bester Gesundheit, wohlgemerkt, erlauben Sie mir einen Trinkspruch. Hört, hört! Auf die unerschrockenen Entdecker, die weder Getier noch feuriges Gestein aufzuhalten vermag. Auf die unerschrockenen Entdecker! Ach, und weil die Damen so gerne Muscheln und derlei Zeug sammeln, habe ich Ihnen etwas mitgebracht. Was ist das? Das sind Zähne des Moschussauriers. Die hat er sich wohl in seinem Kampf mit dem Element ausgeschlagen. Mosasaurus, Sir. Oh, bitte, Carter. Tun Sie sich keinen Zwang und an. Und hier? Ach, das ist nur etwas Blut. Ich hoffe, es stört dich nicht allzu sehr. Mein Gott, diese Zähne sind ja scharf wie Dolche. Ach, weißt du, liebe Schwägerin, ein Held wie ich... Unfassbar, Sir Clifford. Sehen Sie doch nur. Wissen Sie, was Sie uns da mitgebracht haben, Sir Edward? Bradshaw? Den unversteinerten Beweis für die Existenz jener Geschöpfe, denen wir begegnet sind. War mir ein Vergnügen, Bradshaw. Wie lange, sagtest du doch gleich, war dieser Kasten für eine Strecke unterwegs? 9 Stunden. Und Carter, wie viel Zeit ist nun ins Land geflossen? Die 7. Stunde ist vorbei, Sir. Wo ihr gerade von Fließen spricht. Dieser Anblick ist unerhört. Schnell, kommt alle hier ans Fenster. Sie selbst. Die Lava verschwindet. Sie wälzt sich über eine gigantische Klippe und Sehen Sie doch nur. Der Lavastrom stürzt in einen entsetzlichen Abgrund. Man sollte es nicht für möglich halten. Aber er verschwindet ganz einfach. Nicht der kleinste Schimmer Licht von dort unten. Ja, die Lava verschwindet in den Tiefen des Hades. Da du gerade einen Abstecher in die griechische Mythologie unternimmst, unsere Büchse der Pandora beginnt sich auch tiefer zu neigen, in Richtung Hades. Ja, mit jedem Jahr, den wir gut machen, sinkt die Kabine ab. Oh nein, Edward! Ich bin ja bei dir. Vielleicht ist diese Seilbahn für eine geringere Masse an Gewicht gebaut worden, oder? Wenn du damit sagen willst, dass einer von uns aus Rücksichtnahme auf die anderen abspringen muss. Ich war schon dran. Jetzt darf mal ein anderer. Aber das kann nicht sein, Sir Clifford. Wir wissen zwar nichts über die Statik dieser mächtigen Konstruktion, aber wenn dem so wäre, hätte uns das doch bereits viel früher auffallen müssen. Ihren Optimismus in allen Ehren, Bradshaw. Aber wenn Sie mal einen Blick aus diesem rückwärtigen Fenster werfen möchten... Was denn... Wo? Dass das Stahlseil beinahe die Klippe berührt. Nicht mehr viel und es wird in die Lava eintauchen. Das wäre eine Katastrophe. Aber vielleicht hält das Stahltau der Hitze stand, Mr. Bradshaw. Es wird reißen, Lady Diane. Ich kenne mich mit diesen Dingen nur zu gut aus. Aber die Lava dürfte doch nicht mehr die Temperatur haben, die ausreicht, Stahl zu schmelzen. Nein, das nicht. Aber durch die extreme Hitze wird sich das Material dehnen. Und unter der Zugbelastung des Gondelgewichts wird das Seil über kurz oder lang gesprengt. Ich hätte bei meinen Sauriern bleiben sollen. Dann müssen wir sehen, dass wir leichter werden, und zwar rasch. Also, ich springe nicht. Edward, bitte sag doch nicht sowas. Sir, ich befürchte, wir haben nichts, was wir abwerfen könnten. Überdies glaube ich, die Ursache für unser Debakel zu wissen. Ich dachte schon, Sie würden sich neuerdings mit Ihren brillanten Ausführungen zurückhalten, Carter. Immer heraus damit. Es muss an den Querträgern liegen, die das Seil auf Spannung halten. Die letzte hätte eigentlich, wenn man die Regelmäßigkeit der Abstände bedenkt, unmittelbar vor Erreichen der Klippe kommen müssen. Aber er blieb aus. Wem sonst, außer unserem einzigartigen Butler, sollte das auch aufgefallen sein? Danke, Sir. Ich wage daher die Behauptung, dass der stützende Pfosten, aus welchem Grunde auch immer, nicht mehr da war. Dennoch gilt es nun, etwas gegen den drohenden Untergang zu unternehmen. Nichts zu machen. Es ist wie bei der einen Schienenbahn. Die Möbelstücke sind allesamt fest mit dem Boden vernietet. Bis wir die gelöst haben... werde ich mich erstmal hier in den Sessel setzen und eine Zigarre rauchen. Edward? Du wirst einen zum Tode verurteilten, doch nicht seine letzte Zigarre verweigern, Alice. Wollen doch mal sehen, was für wohlriechenden Tabak unser Onkel hier paratens hat. Oh, enttäuschend. Das Seil! Wir hängen schon so tief. Kann jemand erkennen, ob es schon die Lava berührt? Tut mir leid, Sir. Es entzieht sich auch meinem Blick. Clifford, das hier dürfte dich interessieren. Mir steht jetzt nicht der Sinn nach einer Zigarre, egal wie gut oder schlecht sie sein mag. Aber vielleicht nach diesen Knöpfen, die ich in dieser, wie immer, unscheinbaren Zigarrenschachtel gefunden habe. Was? Nur zu. Lassen Sie mal sehen. Drei Knöpfe. Scheinwerfer vorn, Raumkühlung, Entriegelung Hitzeplatte. Entriegelung Hitzeplatte? Das klingt beinahe so, als hätte diese Kabine einen extra Schutz gegen die Lava erhalten. Und da wir dieses nicht mehr brauchen? In den Abgrund! Wir werden alle sterben! Alle wohl auf oder hat sich jemand ernstlich verletzt? Na bitte, das wäre erledigt. Edward, du... Teufelskerl, sehen Sie nur, sehen Sie! Wir sind mindestens 15 Yards nach oben geschnellt. Sir, wenn ich Ihnen meine Hochachtung ausspreche... Wir wollen mal nicht übertreiben, Carter. Ebenso gut hätten wir jetzt alle in die Tiefe stürzen können, wenn er den falschen Knopf gedrückt hätte. Milady haben natürlich recht. Aber sehen Sie das Stahlseil? Es glüht bereits dunkelrot. Wahrhaftig. Ein baumlanger Abschnitt glimmt vor Hitze. Wird es reißen, Mr. Bradshaw? Also wenn es gerade dieser fürchterlichen Belastung standgehalten hat, sollte es auch weiterhin stabil bleiben, Milady. Wir müssen ein unglaublich schweres Gewicht losgeworden sein, wenn es uns dermaßen nach oben geschossen hat. Ja, wahrscheinlich hat Lord Atherton eine massive Stahlplatte unter der Gondel befestigen lassen, die die extreme Hitze abgehalten hat. Naja, lieber Bradshaw, so richtig angenehm ist es hier drinnen aber trotzdem nicht. Aber das lässt sich ja ändern. Die Schlucht wird enger. Du hast recht. Und jetzt kann man auch den Boden sehen. Carter, ich meine mich zu erinnern, dass wir noch Roastbeef hatten. Ja, Sir. Ich werde Ihnen sofort etwas auftun. Alles, was recht ist. Unser Onkel hat wirklich einen ausgezeichneten Geschmack, was die Bequemlichkeit seiner Transportmittel anbelangt. Hast du schon mal in solch luftiger Höhe von so edlem Porzellan gespeist, Bruderherz? Ich kann dir nur beipflichten. Mr. Bradshaw, wie ist der Whisky? Oh, echt schottischer Malt Whisky. Ein Genuss. Würde sich vielleicht einer der Herren zu uns bequemen? Es gibt Neuigkeiten. Schon bei dir, Liebes. Ja, tatsächlich. Die Wände der Schlucht schließen sich über uns. Und der Boden ist so nah, dass man getrost abspringen könnte, ohne Gefahr zu laufen, sich den Hals zu brechen. War doch gut, dass ich den Scheinwerfer auch noch zugeschaltet habe. Mal ganz abgesehen von der überaus angenehmen Raumtemperatur, die ebenfalls nur eines Knopfdruckes bedurfte. Du würdest dir dort unten nasse Füße holen, Edward. Ich meine, Wasser glitzern zu sehen. Welch ermüdende Eintönigkeit in diesen Tiefen. Arachnoiden, Wasser bis zum Hals, ausgestorbene Scheusale, Feuer und jetzt wieder Wasser. Ich frage mich, wann wir wieder auf kriechendes Ungetier stoßen werden. Bloß das nicht! Oha, das wird ganz schön eng. Wir gleiten durch einen röhrenähnlichen Tunnel. Ich glaube, ich werde mir auch einen Whisky genehmigen. Mit Soda, Sir? Bitte. Darling? Ja? Setzt du dich zu mir auf die Couch? Nur zu gern, Alice. Carter, ich nehme den Drink bei meiner Frau. Sehr wohl, Sir. Woher kommt auf einmal deine Gelassenheit? Sonst warst du doch bei jeder Neuigkeit der Erste. Weißt du, ich habe meinen Bruder beobachtet und nachgedacht. Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Dass Fortuna ihn adoptiert haben muss. Nur so ist sein märchenhaftes Glück zu erklären. Folglich kann uns rein gar nichts geschehen, solange wir uns in seiner Nähe aufhalten. Daher deine innere Ruhe. Ja, Schatz. Zumal wir auch in Kürze das Ziel erreichen werden. Nun lass doch dieses Fenster. Aber es hat einen Griff und wenn es einen Griff hat, dann lässt es sich auch öffnen. Wozu willst du es denn öffnen? Wir sind so dicht an der Felswand, da möchte ich sie einmal berühren. Lass ihn, Diane. Ich habe gerade aus sicherer Quelle erfahren, dass alle Unternehmungen deines Mannes vom Glück gesegnet sind. Schwägerin, wer hätte gedacht, dass du dich auf meine Seite schlagen würdest? Einem Unsterblichen folgt man gerne. Ja, jetzt! Puh, was ist das denn für ein widerlicher Geruch? Tja, Frischluft dürfen wir wohl nicht erwarten in diesen Tiefen. Aber offen gesagt, mit so einem Gestank habe ich auch nicht gerechnet. Der Geruch erinnert mich an etwas. Etwa an die heimische Stahlküche? Eher an die Sümpfe von Dartmoor an einem heißen Sommertag. Ja, Sie können recht haben. Es riecht modrig und abgestanden. Wenn du jetzt bitte wieder das Fenster schließen würdest, Edward. Moment noch. Wollen doch mal fühlen, wie... Bah! Seht euch das an. Was hast du da in der Hand? Das wächst anscheinend hier an den Wänden. Schleimiges Moos oder sowas. Sir, der Tunnel weitet sich schon wieder. Es hat den Anschein, als wären wir durch eine Art Eingang gefahren. Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, dass ich in diesem Dunst aussteige. Glücklicherweise hat das auch noch niemand von uns verlangt. Wir befinden uns in einer weitläufigen Höhle. Allerdings besitzt sie eine niedrige Decke. Die Seilhalterung ist sogar in der Höhlendecke verankert. Aber schaut euch doch den Boden an. Da ragen so etwas wie Pflanzen heraus. Eigenartig. Das Ganze sieht beinahe aus wie eine Sumpflandschaft. Treffend formuliert, Milady. Dem wird es am ehesten gerecht. Ein Sumpf also. Dann hat Ihre Nase recht behalten, Mr. Bradshaw. Die letzte Etappe führt uns über unstete Pfade. Holla, was ist denn das? Was hast du, Darling? Wenn du bitte mal einen Blick auf meine Hand werfen würdest. Oh, Ihre Hand leuchtet grünlich. Lass mal sehen. Nicht zu leugnen. Deine Hand ist von einem grün schimmernden Glosen umgeben. Ist das die Hand, mit der du... Ja, mit der ich in dieses feuchte Moos gegriffen habe. Ich habe das Zeug kaum wieder herunterbekommen. Beeindruckend. Dies muss eine Pflanze mit terminaler Illumineszenz sein. Pardon, einfacher ausgedrückt, Wenn die Pflanze zerfällt, dann setzt sie diesen Leuchtstoff frei. So, so. Einen Leuchtstoff. Sie haben die Pflanze doch zerrieben, als Sie sie sich von der Hand wischten. Nicht wahr, Sir? Sie sagen es. Dann wäre diese Theorie so gut wie bewiesen. Mal abgesehen davon, dass meine Hand trotz mehrfacher Reinigung jetzt unaussprechlich riecht. Wie lange, glauben Sie, bleibt dieses alberne Leuchten, Carter? Schwer zu sagen, Sir. Das hängt sicherlich davon ab, wie groß die Menge der zerriebenen Pflanzen war. Hervorragend, hast du gehört, Bruder? Ich gehe von Stunde an mit leuchtendem Beispiel voran. Verflixt, jetzt fange ich schon an zu reimen. Diese Landschaft da unten hat nichts Lebendiges, wenn Sie mich fragen. Wie sollte das auch möglich sein? Ja. Aber wenn mich mein Blick nicht trügt, hat sich dort etwas bewegt. Dort, direkt vor uns, im Lichtkegel unseres Scheinwerfers. Meinen Sie, dass es eine Pflanze gewesen sein könnte? So schnell bewegt sich keiner. Da, da, links von uns. Etwas Glänzendes. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, mir gehen die Überraschungen unseres geschätzten Onkels langsam auf die Nerven. Ich begreife auch nicht, dass er ein derart gefährliches Abenteuer antreten konnte. Mir wäre zwar wohler, wenn ich wüsste, was uns nun wieder bevorsteht, aber ich bereue keine Minute dieser unglaublichen Reise. Mein mutiger Bradshaw. Wo haben Sie die Karabiner verstaut? Sie stehen dort, rechts in der Ecke. Übrigens scheint diese Gondel ähnlich aufgebaut zu sein wie die Einschienenbahn. Die meisten Gegenstände besitzen Hohlräume mit erstaunlichem Inhalt. Macht es Ihnen etwas aus, uns später darüber zu informieren? Denn ich glaube nicht, dass was immer da im Sumpf lauert... Ich sehe es nicht mehr. Es ist verschwunden. Kein Zweifel möglich, Darling? Hier, Sie selbst. Edward, reich mir doch bitte mal einen der Rumkopfschen Apparate. Vielleicht kann ich so ein wenig mehr erkennen. Wo schaltet man doch gleich diesen... Ah, hier. So. Noch fokussieren? Dann wollen wir doch mal sehen. Und? Verschwunden. Merkwürdig. Dafür taucht es dort wieder auf. Vor uns. Etwas Pechschwarzes steigt aus dem Sumpf hoch. Wir sind nur höchstens 30 Yards entfernt. Oh Gott. Und es wird immer größer. Seht doch nur. Hier, Edward, fang auf. Ja. Besten Dank. Gehen wir rauf? Genau das. Mr. Bradshaw, sind Sie dabei? Ihr wollt rausgehen? Seid ihr nicht bei Trost? Was es auch ist. Es wächst und wächst, als würde sich ein riesiger Kopf aus dem Sumpf erheben. Ich bin dabei. Wir werden kollidieren, wenn dieser Hinweis gestattet ist. Clifford, gib auf dich Acht! Liebste Schwägerin, er untersteht meinem persönlichen Schutz. Mach dir also keine Gedanken um ihn. Ja, sind Sie denn verrückt geworden? Sieht ganz so aus, Diane. Es ist ein Unglück, dass wir die Seilbahn nicht selbstständig anhalten können. Nur noch wenige Yards. Von hier oben haben wir freies Schussfeld. Dann mal los. Das Ding wird immer noch größer. Was ist das nur für ein Monster? Was es auch ist, brennen wir ihn eins auf. Hat jeder das Ziel ins Auge gefasst? Dann... Feuer! Oh je, meine Ohren. Was für ein Knall. Weiße, was in aller Welt war das? Hervorragend. Nein, wirklich, ganz hervorragend. Das Ding ist geplatzt. Und wir sind von oben bis unten mit den Eingeweiden dieses Untiers überzogen. Ich korrigiere Sie nur ungern, Bradshaw. Aber was auf uns klebt, sind keineswegs irgendwelche Monsterinnereien. Ja, aber... Versuchen Sie doch mal, das Zeug von Ihrer Kleidung zu wischen. Und dann? Das kann doch nicht... Na, sieh da. Der liebe Bradshaw beginnt zu leuchten wie ein grüner Weihnachtsbaum. Haben Sie es jetzt begriffen? Das war gar kein Ungeheuer. Im Gegenteil, wir haben todesmutig eine mit Fäulnisgasen gefüllte Schlammblase zerschossen. Und wenn wir uns jetzt fleißig das klebrige Zeug aus den Haaren wischen, können wir getrost den Scheinwerfer ausschalten. Das Leuchten übernehmen wir dann. Kann ich noch etwas Wasser haben? Sofort. Darf ich dich darauf hinweisen, dass unser Vorrat an kostbarem Nass nur sehr beschränkt ist? Alles in allem... Bradshaw, wie viel ist in dem Wassertank der Gondel? Was schätzen Sie? Ich habe deinen Seitenhieb wohl verstanden, Bruderherz. Aber, du unterstellst mir doch wohl keine Retourkutsche. So etwas würde ich nie wagen, wo du doch das meiste dieses übelriechenden Faulschlammes abbekommen hast. Entschuldigen Sie, dass ich das sage, aber wir zwei sehen auch nicht viel besser aus, Sir Edward. Dafür leuchten wir aber in herrlich zartem Grün. Und der strahlendste von uns ist, wie immer, mein Bruder Clifford. Ich muss Ihrem Bruder leider beipflichten, Sir Clifford. Sie leuchten wie ein Gespenst, das im Mondlicht auf einer Burgzinne tanzt. Wenn da der Geruch nicht wäre... Na, wir konnten ja nicht ahnen, dass die verwegene Idee meines armen Blutsverwandten derart nach hinten losgehen würde. Carter, leuchten Sie bitte etwas mehr zu mir. Sehr wohl, Sir. So? Ja. Edward, wenn du darauf anspielst, dass uns die Damen gebeten haben, bis auf Weiteres, die Kabine nicht mehr zu betreten... Gebeten? Ich meine mich zu erinnern, dass dich deine Frau beschimpft hat. Du solltest sofort wieder die Gondel verlassen oder sie würde wegen des Gestanks in Ohnmacht fallen. Nun... Man kann es ihr wirklich nicht verdenken. An alles haben wir gedacht, nur nicht an eine Wechselgarderobe. Na, beim nächsten Mal werde ich so manch anderes Utensil bei mir haben. Kistenweise Zigarren, meinen Badeanzug, ein halbes Dutzend Hammelkeulen. Beim nächsten Mal? Mein Bruder scheint glänzend aufgelegt, Mr. Bradshaw. Ich versichere ihm, dass... Ach, verwünscht. Meine silberne Taschenuhr. Gute Güte, diese zähe Brühe ist dir aber auch überall hineingeflossen. Ich kenne in Hampstead einen ausgezeichneten Uhrmacher, Sir Clifford. Und wo lassen Sie Ihre Anzüge schneidern? Wimbledon. Doch nicht etwa bei George und Finlayson? Herr Clifford, hast du das gehört? Unser guter Bradshaw lässt beim gleichen Schneider Maß anfertigen wie der altehrwürdige Richter Sir Nigel Chesterton. Unter den gegebenen Umständen würde ich jetzt sogar einen Anzug von Tods tragen. Du scherzt, Bruder, von Tods, dem Tweed-Tölpel, dann lieber im Schlammkostüm. Wenn ich kurz unterbrechen darf, wir verlassen soeben die Sumpfgrotte. Gott sei Dank, wir kommen raus aus dem Gestank. Es geht wieder aufwärts. Sehen Sie vor uns, die Steigung. Es wird wirklich Zeit, dass wir irgendwo ankommen. Habt ihr es auch schon bemerkt? Dass dein Gemahl neuerdings Tweed vorzieht? Oh, wovon sprichst du nur wieder? Ich meine die breite Rampe. Wir kommen nach oben. Rampe? Das ist tatsächlich so etwas wie eine Rampe. Ganz eben. Sogar die Wände scheinen lotrecht. Ja, und es wird heller. Seht mal nach oben. Flackernder Feuerschein, zweifellos. Feuer? Beruhige dich, Alice. Noch wissen wir nicht, was wir dort oben vorfinden. Genau das ist es ja, was mich beunruhigt, Darling. Diese Rampe ist tatsächlich von Menschenhand erbaut worden. Das sind ebene Platten. Ich kann die Fugen dazwischen erkennen. Das kann er unmöglich erbaut haben. Wenn du mit er unseren Onkel meinst, dem ist alles zuzutrauen. Vergebung, aber diese Platten erwecken den Eindruck, als seien sie schon sehr alt. Sie sind ganz verwittert. Und wenn mich mein Auge nicht täuscht, war dies einmal glattpolierter Marmor. Marmor? Endlich wieder im Schoß der Zivilisation. Darin. Wir werden den oberen Absatz in wenigen Minuten erreichen und dann sind wir endlich wieder... Würdest du bitte auf Abstand bleiben und nicht versuchen, meine Hand zu greifen? Oh, verzeih, ich vergaß. Carter, was ist los mit Ihnen? Sie starren so vor sich hin, als ginge Ihnen irgendetwas durch den Kopf. Ich denke, ich spreche für die hier Anwesenden, dass wir alle gerne wüssten, was Ihr rastloser Geist jetzt wieder ausbrütet. Nun, Sir, vielen Dank, aber... Ich musste über den Satz nachdenken, welchen Sie vorhin sagten. Was sagte ich doch gleich? Sie sprachen vom Schoß der Zivilisation. Ach ja, richtig. Und? Gestatten Sie, dass ich mit meiner Vermutung noch warte, bis wir oben angelangt sind? Wie könnten wir Ihnen etwas abschlagen? Sag mal, Alice, wo ist eigentlich meine Frau? Diane? Die hat sich für ein Weilchen hingelegt. Diese Couch da unten ist ungemein bequem. Ja, natürlich. Macht es euch nur richtig gemütlich, während wir hier oben im Exil hausen dürfen. Na, wer wird denn gleich so böse sein? Sagtest du nicht eben selbst, dass wir gleich da sein? Es ist wirklich nicht mehr weit. Gleich können wir über die Kante sehen. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Dann werde ich das Triumvirat selbstverständlich komplettieren. Gleich sind wir mit dem Dach auf der Höhe der Kante. Vor uns öffnet sich ein von Säulen getragener Torbogen. Dies nenne ich wirklich einen königlichen Empfang. Unfassbar, meine Herren. Einfach unfassbar. Das muss ein Traum sein. Los, kneif mich mal, Edward. Du träumst nicht, Bruderherz. Ich sehe das Gleiche, obwohl ich es selbst nicht glauben kann. Eine Halle. Eine Halle voll riesiger weißer Säulen. Nein, also das stammt gewiss nicht vom Reißbrett meines Onkels. Ganz Ihrer Meinung, Sir. Carter? Ich hatte einen Verdacht, genährt durch die Äußerung Sir Edwards. Er sprach vom Schoß der Zivilisation. Auch wenn er es in einem anderen Zusammenhang erwähnte, sieht es so aus, als behielte er recht mit seiner Formulierung. Wir kehren in den Schoß der Zivilisation zurück. Damit meine ich jedoch die Anfänge der Zivilisation. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss sofort Diane wecken. Diesen Anblick darf sie unter keinen Umständen versäumen. Ich komme mir vor wie in einem Märchen, Clifford. Ja, solche Orte existieren für gewöhnlich auch nur in Märchenbüchern. Wir gleiten lautlos durch eine Halle von weißen Marmorsäulen. Und überall brennen Feuer in riesigen Kupferschalen. Ja, Öllampen nehme ich an. Wer mag das hier nur erbaut haben? Die Römer, Milady. Sie scherzen, mein Bester. Durchaus nicht, Milady. Die Säulen, die Sie hier sehen, sind eindeutig romanischen Ursprungs. Und auch der weiße Marmor spricht dafür. Wollen Sie damit andeuten, dass die Römer diese Halle erbaut haben? Ganz recht, Sir. Wenn es ein Weltreich gab, das sich mit dem britischen Empire messen konnte, dann war es das Römische Reich. Und wie Sie wissen, Sir, war auch Britannien dereinst in der Hand der Römer. Aber wo soll dieses prächtige Bauwerk stehen? Ich habe nie von einem so gut erhaltenen Bauwerk aus der Römerzeit gehört. Noch dazu in unserem Land. Nun, wir haben uns fast ausnahmslos in nordöstlicher Richtung bewegt. Durch diese gigantische Schlucht. Ja, sie verläuft wie eine unterirdische Diagonale, die das Land unsichtbar teilt. Diane, komm rasch zu mir. Wo sind wir hier? Im Schoß der römischen Zivilisation. Carter hat gerade wieder glänzend argumentiert. Ach, verflixt. Und ich habe es verpasst. Ach, mach dir nichts draus, Brüderchen. Du warst es, der Carter erst darauf gebracht hat. Dann bin ich beruhigt. Bei den Römern also sind wir gelandet? Es hat allen Anschein, Sir. Und wenn mir die Kühnheit vergönnt ist, Sie auf die Statue dorthin zu weisen. Wo? Wenden Sie Ihren Blick nach links. Dort. Oh! Eine kreisrunde Fläche mit einer überlebensgroßen Figur. Ja, dieser Knabe hat wirklich römischen Schneid, möchte ich behaupten. Aber wo geht es denn an die Oberfläche, Darling? Du hast mir doch gesagt, wir wären angekommen. Gedulde dich noch eine Weile, wir werden sicher gleich... Da! Seht, wir fahren auf die große Treppe dort zu. Dort endet die Fahrt. Wahrhaftig, auf dem Absatz der Treppe ist das zweite Schwungrad montiert. Ja, das bringt mich auf die Frage, die ich dir schon die ganze Zeit stellen wollte, Clifford. Wie halten wir diese Gondel an? Wie? Anhalten? Nun, wenn wir auch langsam fahren, wir werden trotzdem gleich gegen diese Stufen dort krachen. Ihr Bruder hat recht. Wir haben keinerlei Wissen, wie wir die Seilbahn zum Stillstand bringen, oder? Mich müssen Sie gar nicht erst fragend anschauen, Bradshaw. Ich habe mich schon an der kleinen Gondelausgabe vergeblich versucht. Oh, verdammt, warum habe ich nicht schon früher daran gedacht? Los, los, los! Wir müssen unten suchen. Dort muss es ein ähnliches Schaltpult geben wie in der Einschienenbahn. Wir müssen die Gondel zum Stillstand bringen, sonst... Sonst? Carter, Sie bringen die Frauen bitte in den hinteren Bereich der Kabine. Geben Sie gut auf sie acht. Sie können sich auf mich verlassen. Aber wo? Keine Ahnung. Wir müssen einfach überall nachsehen. Oh, jetzt geht diese Hektik wieder los. Vielleicht reicht es auch, wenn wir einfach abwarten, was passieren wird. Nichts zu entdecken. Edward, nun hilf uns doch beim Suchen. Wir erreichen gleich die unterste Stufe. Es muss hier einen verborgenen Mechanismus geben, der es uns ermöglicht... Clifford, tu doch etwas. Wir sind schon über der Treppe. Mr. Bradshaw, was gefunden? Was ist dort mit diesem Schrank? Nichts zu machen. Ich bringe diese verruchte Tür nicht auf. Maledeit! Alle gut festhalten! Aha, wir stehen. Hier hat irgendjemand etwas verändert? Nein, nicht im Geringsten. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Carter? Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Sir. Ich war es auch nicht. Die Hauptsache ist doch, dass die Seilbahn gehalten hat. Ich will hier raus. Hörst du, Edward? Ja, ich hätte auch nichts dagegen, mir ein wenig die Beine zu vertreten. Eine Kabinentür. Die Schranktür, an der ich vergeblich gerüttelt habe, ist die Kabinentür. Komm, Liebes, wir steigen aus. Dein Bruder wird mir zunehmend sympathischer, Schatz. Es ist nicht zu glauben. Wie macht er das bloß? Sir, soll ich die Gewehre mitnehmen? Auf jeden Fall, Carter. Mr. Bradshaw, wir zwei tragen die Rumkopfschen Apparate. Komm, Alice, gib mir deine Hand. Seltsames Ding. Sieht aus wie der Bügel einer großen Mausefalle. Ja, das muss ein Kontakt sein. Und hier führt ein Kabel zum Schwungrad. Unglaublich. Als wir diese Metallspange berührt haben, wurde also ein Kontakt ausgelöst. Der uns zum Stehen brachte. Richtig. Nun kommt schon, wir wollen endlich weg von hier. Und unser Weg führt uns dort lang. Woher kennst du den Weg, Darling? Weil ich lesen kann, Schatz. Schau mal dort, das Messingschild. Station. Ja, und darunter ein gravierter Pfeil, der in den Gang dort rechts zeigt, mit dem unmissverständlichen Hinweis Ausgang. Oh, Edward, du bist der geborene Entdecker. Ich meine, so hätte mich mein Bruder auch schon genannt. Vor Antritt einer harmlosen Vergnügungsreise. Also gut, folgen wir dem Schild. Es ist unbeschreiblich. Wir gehen durch eine Art Kreuzgang. Selbst hier sind Marmorsäulen. Da vorne biegt der Gang links ab. Seht euch doch nur die steinernen Bildtafeln an, die hier überall hängen. Sie zeigen herrliche Landstriche. Ja, und opulente Kampfszenen. Wo zum Teufel sind wir hier nur? Dieser Ort könnte ein gigantischer unterirdischer Tempel sein. Vielleicht war dies eine heilige Stätte vor knapp 2000 Jahren, wer weiß. Aber wer hat all die Feuer entzündet? Die können doch unmöglich seit so langer Zeit brennen. Du hast recht, Darling. Jemand muss sie angezündet haben. Und das kann noch nicht allzu lange her sein. Wenn du den alten Atherton verdächtigst, der ist bestimmt schon längst wieder auf seinem Landsitz angekommen und lässt sich von der lieben Pratiba den Tee servieren. Hier enden übrigens die entzündeten Schalen. Der Gang vor uns verschwindet im Dunkeln. Na, wir sind ja für diesen Fall gerüstet. Es werde Licht. Sag mal, hast du die Skulptur vorhin eigentlich erkennen können? Die in der Säulenhalle stand? Ja. Ja, dafür war sie mit zu viel Staub bedeckt. Aber ich denke, es war ein römischer Kaiser oder eine Gottheit. Es war einer der Götter, obwohl die Kaiser denen eigentlich in kaum etwas nachstanden. Bradshaw, ich bin begeistert. Sie holen altes Schulwissen an die Oberfläche. Ob Sie es glauben oder nicht, Latein war mein Lieblingsfach. Und ich habe die Bilder meines Lateinbuches noch genau im Kopf. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Gott einmal in Marmor sehen würde. Was für einen Gott haben Sie denn erkannt? Pluto, den Herrscher über die Toten. Reizend. Bei den Griechen heißt er Hades, Gott der Unterwelt. Entzückend. Dann lag ich ja wohl gar nicht so falsch. Wir sind im Tempel einer Gottheit. Im Tempel des Gottes Pluto. Den die alten Weltherrscher passenderweise unter Tage bauten. Sir, Vorsicht! Vor Ihnen ist eine Treppe! Edward, wo bist du? Hat sie dich verletzt? So antworte doch! Mir geht es ausgezeichnet, Darling. Ich bin nur gerade in Bradshaws Unterwelt gefallen. Wieso ist es auf einmal so stockfinster? Ich bedauere, Milady, aber Sir Edward hat mir bei seinem Sturz den Leuchtapparat aus den Händen geschlagen. Ja, und er trug den anderen. Am besten, wir fassen uns sofort alle an den Händen. Damit wir uns in dieser Finsternis nicht verlieren. Alice? Hier. Okay, ich hab dich. Diane? Ich bin schon an Alice' linker Hand und Mr. Bradshaw hält meine linke. Carter? Direkt neben ihm, Sir. Mann, haben Sie mich erschreckt. Bedauere, Sir. Wenn ihr euch jetzt alle schön bei den Händen haltet, wie wär's dann, wenn ihr zu mir runterkämmt? In dieser Dunkelheit? Wenn einer von uns stolpert, könnte er alle anderen mitreißen. Ja, nur ein falscher Schritt und wir brechen uns das Genick. Danke, dass ihr euch um mich auch solche Sorgen macht. Sieht leider nicht so aus, als wäre dieser Tempel der Göttin Fortuna geweiht, liebster Schwager. Alice, ich bewundere deinen Sinn für Humor. Ich sollte dich und Clifford häufiger zum Tee einladen. Hör mal, mein kühner Entdecker, hast du denn kein Streichholz in deiner Weste? Die sind bei unserem Jagderlebnis vorhin allesamt feucht geworden. Bradshaw? Carter? Tut mir leid. Bedauere, Sir. Also schön, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Edward, was machst du da unten? Hören Sie auch dieses seltsame Geräusch? Ja, eigenartig. Edward, so antworte doch, was treibst du? Meiner Treu, Alice, wenn du willst, dass mir das Herz stehen bleibt, dann mach so weiter. Was hast du denn? Dort unten, ja... Siehst du das denn nicht? Ein Geist! Ja, ein Geist ohne Kopf! Ein Geist? Mach dich doch nicht lächeln! Wahrhaftig? Ein kopfloser Geist! Und er schwebt die Treppe herauf! Er kommt hierher zu uns! Faszinierend! Irgendwelche Vorschläge, Carter? Sir, Sie und Mr. Bradshaw sollten es dem Geist gleich tun. Was meinen Sie? Verdammt, das kann doch nicht wahr sein! Edward, lebst du noch? Er antwortet nicht. Ich will hier fort! Milady! Ich versichere Ihnen, dass wir uns in keiner Gefahr befinden. Ganz im Gegenteil. Wie können Sie nur so etwas behaupten, Carter? Mein lieber Gatte ist vermutlich von dieser gräulichen Gestalt gemeuchelt worden und gleich ist sie bei uns. Schnell ein Gewehr! Du willst doch nicht deinen eigenen Bruder über den Haufen schießen. Edward? Bist du das etwa? Ich dachte mir, es ist bei weitem wirkungsvoller, wenn ich mein Gesicht ausspare. Meine Bewunderung für Ihren Ideenreichtum, Sir. Würde jemand die Güte besitzen und mir sagen, was hier vorgeht? Schwägerin, so griesgrämig. Es ist doch ganz einfach. Bradshaw, Clifford und ich sind doch Glühwürmchen. Schon vergessen. Glühwürmchen? Gut, wir riechen etwas streng. Aber wenn wir kräftig unsere stark in Mitleidenschaft gezogene Garderobe reiben, leuchten wir gespenstergrün. Natürlich. Wir haben immer noch so viel von dem Zeug an uns, dass wir problemlos den Weg erhellen werden. Vorausgesetzt, man reibt kräftig. Du hast mich fast zu Tode erschreckt, Edward. Entschuldige, aber die Idee war nicht von mir. Sondern? Hermes der Götterbote hat sie mir persönlich von Fortuna überbracht. Meine armen Hände. Du wirst doch nicht jetzt schon aufgeben. Schließlich leuchtest du von uns dreien am hellsten. Bin ich eine Wunderlampe, die man reiben muss? Ja, bist du. Wenn es gestattet ist, ich bin außerordentlich erstaunt darüber, welche Leuchtkraft in dieser primitiven Pflanze steckt. Ihr Licht gestattet uns tatsächlich, wieder die Hand vor Augen zu sehen. Wenn es auch ziemlich mühsam ist, das Leuchten in Gang zu halten, mein lieber Carter. Aber dafür können wir im Schein eurer Leuchtgewänder sicher sein, dass wir nicht fehltreten. Außerdem macht ihr euch so endlich einmal nützlich. Danke, Schwägerin. Zu reizend. Wie lange, glaubt ihr, werden wir noch gehen, bis wir hier endlich rauskommen? Es kann nicht mehr weit sein, Darling. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf den Anblick von Gras und blauem Himmel freue. Nun, ich will ja nicht unken, aber bisher sind wir noch nicht nennenswert bergauf gegangen. Die einzige Treppe auf unserem Weg führte uns nur tiefer hinab. Aber das waren doch nur ein paar Fuß. Ich danke, Schatz. Die paar Fuß Höhenunterschied werde ich sicherlich noch einige Tage in schmerzlicher Erinnerung behalten. Ich werde dir heute Abend deine Wunden kühlen, mein armer Gemahl. Das versöhnt mich wieder. Clifford, du musst mehr reiben. Es wird merklich dunkler. Was glaubst du, tue ich die ganze Zeit? Meine Hände sind so heiß, dass ich Biskuit in ihnen backen könnte. Dann machst du irgendetwas falsch. Mir fällt auf, dass Sie schon seit einiger Zeit Ihrem Jackett nicht mehr zu Leibe rücken. Mein lieber Bradshaw, ich habe uns auf diesem Himmelfahrtskommando schon so oft aus Misslichkeiten gerettet. Ich denke, dass es nun an der Zeit ist, dass Sie als Aladdin und mein Bruder Wunderlampe Ihren Teil dazu beitragen dürfen. Ich fürchte, dem Ausspruch meines Bruders können wir wenig entgegenhalten, Mr. Bradshaw. Ich kann mir nicht helfen, aber es kommt mir so vor, als nähme das Leuchten meines Jacketts auch ab. Das hatte ich befürchtet. Ah, neue schlechte Nachrichten, Carter. Nicht allzu überraschende, wenn ich ehrlich sein darf. Sprechen Sie, was mutmaßen Sie? Der Vorrat leuchtfähiger Pflanzen auf Ihrem Jackett geht zur Neige. Es war nur eine Frage der Zeit, bis alle Pflanzenfasern zerrieben sind. Wollen Sie damit sagen, dass... Wir bald wieder im stockdunklen Finstern stehen, ja. Aber das ist ja schrecklich. Wir werden uns verlaufen in diesen unheimlichen Katakomben. Ich kann Milady beruhigen. Bisher verlief der Gang ohne nennenswerte Biegungen und Abzweigungen. Sind wir glücklicherweise auch nicht begegnet. Ja, bisher. Aber dort vorne teilt sich der Gang, wenn ich es richtig sehe. Es stimmt. Aber wo müssen wir nun lang? Rechts oder links? Das Problem haben wir schnell gelöst. Edward, was hast du vor? Suchst du etwas? Ja, meine Brieftasche. Ah, da ist sie ja. Wie bitte kann uns jetzt deine Brieftasche weiterhelfen? So, und da wäre schon eine... Ein Schillingmünze? Richtig. Also, Kopf rechts, Zahl links. Einverstanden? Jetzt ist nicht die Zeit für geschmacklose Witze, Edward. Hier ist ein Schild. Gott sei Dank. Ein Schild mit einem Pfeil. Er weist nach links. Bist du sicher, Clifford? Ich kann dich beruhigen, Liebes. Meine Münze hätte sich auch für diese Richtung entschieden. Edward, du bist unverbesserlich. Ja, da magst du recht haben. Ich wüsste auch nicht, was man an mir noch verbessern könnte. Wir sollten uns beeilen, solange wir noch Licht haben. Los jetzt, dort lang. Edward, könntest du nicht ein kleines bisschen... Nur mir zuliebe. Na schön. Aha. Schaut euch an, wie hell es auf einmal wird. Edward, ab jetzt bist du die Wunderlampe. Ich hatte es befürchtet. Wir hätten klüger sein und einige Magnesiumstäbe mitnehmen sollen. Dann wären wir nun nicht in solch misslicher Lage. Aber für Magnesiumfackeln braucht man ebenfalls Zündhölzer und bedauerlicherweise haben wir nicht mal diese. Und das Meer, der ich stets einige Zigarren mit mir führe. Wäre das nicht ein sinnvoller Vorsatz für das neue Jahr, Bradshaw? Immer Feuer bei sich zu tragen? Nun, eigentlich wollte ich im kommenden Jahr meiner Leibesfülle ein wenig Einhalt gebieten. Aber Ihre Idee klingt weniger anstrengend. Wie könnt ihr nur so heiter und unbeschwert sein? Bald werden wir nichts mehr sehen können und dann ist es aus mit uns. Verdammt, dieser Gang muss doch irgendwo hinführen. Wir sind jetzt schon fast eine halbe Stunde unterwegs. Clifford, ich habe Angst. Das brauchst du nicht, Darling. Notfalls tasten wir uns an den Wänden entlang. Das wird nicht notwendig sein, Sir. Dort endet der Gang. Wirklich? Oh, wie bin ich froh. Ja, vortrefflich. Aber ich sehe nirgends eine Tür. Das ist doch ausgeschlossen hier. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Das ist eine... Ja? Massive Steinwand, Sir Clifford. Das... Nein, unmöglich, dass dort unser Weg lang führt. Eine unterirdische Sackgasse, was es nicht alles gibt. Aber wie kann das denn angehen? Der Pfeil auf dem Schild wies uns doch in diese Richtung. Und auf unserem Weg sind wir keinen weiteren Abzweigungen begegnet. Das heißt, dass wir wieder umkehren müssen? Ich fürchte, ja. In diesem Falle sollten wir erstmal das Schicksal befragen. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du schon wieder deine dämliche Münze um Rat fragen willst. Die hat uns schließlich auch in diese offensichtlich falsche Richtung geschickt. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, liebste Schwägerin. Und hepp! Du solltest lieber nachschauen, ob du noch irgendwelche Stellen an deinem Jackett hast, die man zum Leuchten bringen kann. Hallo? Edward! Sagen Sie, Carter, nimmt die Schwerkraft eigentlich ab, wenn man sich immer tiefer unter die Erde begibt? Was soll denn diese seltsame Frage? Hast du mir überhaupt zugehört? Nein, habe ich nicht. Also, Carter? Eine ungewöhnliche Frage, Sir. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir auch weiterhin mit beiden Beinen fest auf dem Boden bleiben werden. Mit anderen Worten, die Schwerkraft nimmt nicht ab. Na gut, dann muss ich meinen Schilling wohl doch noch nicht verloren geben. Wovon redest du überhaupt, Schatz? Und warum starrst du die ganze Zeit nach oben? Ganz einfach, ich habe gerade meine Münze hochgeworfen. Aber bisher macht sie keine Anstalten, wieder herunterzufallen. Wie bitte? Sie wollen uns auf den Arm nehmen. Sieh nur, wenn Sie Ihren nächstjährigen Vorsatz erfolgreich umgesetzt haben. Nein, ganz im Ernst. Die Münze ist weg. Ich hätte es hören müssen, wenn sie auf den Boden gefallen wäre. Also das wird ja immer verrückter. Es ist aber auch zu dunkel, um die Decke sehen zu können. Los, Edward, mach mehr Licht. Da gibt's kein Licht mehr zu machen, Alice. Es hat sich ausgerieben. Langsam glaube ich, da macht sich jemand einen schlechten Scherz mit uns. Allerdings, liebe Tiefel. Licht an. Oh, ist das hell? Was ist denn hier nur los? Geoffrey, bist du das? Natürlich bin ich es, Clifford. Thank you. Wo, sagst du, sind wir? Wir befinden uns ganz in der Nähe von Rugeley, im schönen Staffordshire, meine liebe Diane. Ach, ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, euch alle hier bei mir zu haben. Alice, meine hübsche Alice. Den guten alten Carter und dich, mein Freund Thomas. Es war nicht leicht, zu dir zu kommen, Geoffrey. Das kannst du mir glauben. Es tut mir leid, dass ich auch dir gegenüber Stillschweigen angeordnet hatte. Aber ich wollte erst den Erfolg meiner Reise sicherstellen. Du hast Unglaubliches geleistet, Geoffrey. Diese technischen Errungenschaften, die Präzision deiner Maschinen... Wäre nichts ohne meine Ingenieure. Darf ich bekannt machen? Das ist Ramchandra, meine rechte Hand sozusagen. Ohne ihn wäre das alles nur ein fantastischer Traum geblieben. Ich freue mich, Sie alle kennenzulernen. Es ist mir eine Ehre. Hätte mir jemand erzählt, wozu der menschliche Geist fähig ist, ich hätte es nicht geglaubt. Nun, Ihr Onkel ist etwas zu bescheiden. Das eigentliche Genie ist er. Aus seiner Feder stammen sämtliche Ideen. Ich habe sie nur mit meinem technischen Wissen realisiert. Eine unerhörte Leistung, wenn Sie mich fragen. Vielen Dank. Carter, ist noch Tee da? Sehr wohl, Sir. Edward, du nimmst mir doch den kleinen Scherz von vorhin nicht übel, oder? Dass du die Münze gefangen hast? Wo denkst du hin, werter Onkel? Ich war ja heilfroh, aus diesem Loch herauszukommen. Und deine Konfektionsgröße entspricht Gottlob der meinen, wenn wir auch gänzlich unterschiedliche Geschmäcker haben. Ihr habt aber auch ausgesehen. Seid ihr in dem Sumpf etwa ausgestiegen? Nicht ganz. Wir wollten nur Enten schießen. Edward, du bist köstlich. Nun sag schon, was die festliche Tafel soll, an der wir hier sitzen. Du kannst doch unmöglich gewusst haben, dass wir kommen würden. Nein, Thomas, dass ihr kommen würdet, wusste ich nicht. Aber dass jemand zu mir unterwegs war, das wusste ich. Schließlich fährt meine Seilbahn nicht einfach von selbst zurück zur Station. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich nochmals für mein verspätetes Erscheinen entschuldigen. Ich befand mich gerade auf dem Weg zur Säulenhalle, um die unbekannten Gäste abzuholen, als ich eure Stimmen vernahm. Und als ich merkte, dass ihr die Stiegen in der Wand glatt übersehen hattet. Aber du liegst nicht ganz falsch mit deiner Vermutung, Thomas. Die Tafel hier ist nicht allein für euch so festlich geschmückt worden. Willst du den Erfolg deiner Reise feiern? Nein, ich bin hier schon viele Tage hier. Hat jemand Geburtstag? Holla, da fällt mir ein. Die gute Pratiba hat uns erzählt, du wärst mit einem ganzen Tross indischer Gefolgsleute losgefahren. Ich sehe in dieser Halle aber nur eine Handvoll Leute. Hat die ungewöhnliche Unterweltfauna deinen Personalstand dezimiert? Gott bewahre, nein, Edward. Fast alle meine treuen Mitstreiter sind längst wieder auf dem Heimweg. Dennoch, du bist ein guter Beobachter. Wenn ich es vielleicht versuchen dürfte, Sir? Carter? Selbstverständlich. Fragen Sie nur. Du hättest Carter auf der Reise erleben sollen, lieber Onkel. Er entpuppte sich als wandelnde Enzyklopädie. Oder hast du gewusst, dass die Viecher in der Meereshöhle mit wissenschaftlichem Namen Mokasaurier heißen? Pardon, Mosasaurus, Sir. Nein, das wusste ich nicht. Glücklicherweise ist diese Spezies recht friedlich, wenn man sie nicht mit Licht anlockt. Gefährlich für uns wurde es nur, als wir in unseren Booten damit beschäftigt waren, den immensen Gleisabschnitt zusammenzuschweißen. Ja, und wir fuhren mit allen Scheinwerfern, die wir hatten, durch die Höhle. Um Gottes Willen. Ihr hättet in ernsthafte Schwierigkeiten geraten können. Glücklicherweise war Edward the Leck an Bord. Wer? Nun lass doch Carter endlich mal sprechen. Verzeihen Sie. Nicht der Rede wert, Sir. Also wenn ich dieses festliche Schild dort in meiner Vermutung mit einbeziehen darf, dann würde ich sagen, eure Lordschaft stehen kurz vor einer weiteren Jungfernfahrt. Welches Schild? Dort, Sir. Neben der Champagnerflasche. Dritte Etappe. Ausgezeichnet, Carter. Und Sie haben recht. Zwei Fahrten liegen nun hinter mir. Sie waren für die Wissenschaft von großer Bedeutung. Und ich werde sie in Kürze verschriftlichen, um der Welt meine Entdeckungen offenzulegen. Und wir haben erneut lange geschuftet, um diese dritte Expedition zu ermöglichen. Nun ist es soweit. In einer Stunde brechen wir auf. Geoffrey, was für ein Stahlmonster gedenkst du jetzt wieder loszulassen? Etwas ganz Besonderes, Edward. Wollt ihr es sehen? Natürlich, aber selbstverständlich. Dann folgt mir. Ramchandra, meine persönlichen Dinge sind alle in der Kiste dort verpackt. Nur die Kartenrollen liegen noch neben meinem Zeichenbrett. Würdest du dich dieser kostbaren Skizzen annehmen? Du weißt, sie sind von unersetzlichem Wert. Natürlich, Milord. Ich danke dir. Die anderen Sachen können dann ebenfalls verstaut werden. Hier müssen wir lang. Sag, lieber Onkel, ich will wieder ans Tageslicht. Wann kommen wir denn nun endlich an die Oberfläche zurück? Meine teuerste Diane, hinter der Tafel, an der wir gerade Tee tranken, mündet ein Gang, der auf eine Treppe stößt. Diese Treppe hat genau 200 Stufen. Und am Ende der Stufen führt ein verlassener Bergwerksstollen unmittelbar zum hügeligen Ufer des Trent. Wir sind so nah am Fluss? Ja, Thomas. Obwohl es eigentlich zu den Flüssen heißen müsste. Es gibt nämlich nicht nur diesen einen Trent. Willst du damit andeuten, dass es mehrere Trents gibt, teurer Onkel? Genau zwei, Edward. Gut, ich dachte schon, ich würde mich ob der völligen Normalität dieses Ortes langweilen. Edward, so gut aufgelegt habe ich dich lange nicht mehr erlebt. Ja, wir haben viel gelacht auf dem Wege hierher. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich selbst konnte mich vor Lachen ja kaum beherrschen, als ich euch unter mir in dem dunklen Schacht erkannte. Es war wirklich zu komisch, wie konsterniert du da standest, nachdem ich den Schilling zu fassen bekommen hatte. Und dann dieses permanente Gereibe an euren Sachen, um Licht zu machen. Das kann ich erklären, Mr. Onkel. Lass gut sein, Clifford. Ich kenne die Eigenschaften des Schlammes. Was ist übrigens aus den Ruhmkorff'schen Apparaten geworden? Oder hattet ihr diese in der Einschienenbahn liegen lassen? Nicht ganz. Die sind uns auf dem Weg hierher zerbrochen. Nicht wahr, liebster Schwager? Ich werde selbstverständlich für Ersatz sorgen, ach, wenn ich es gewünscht. Bitte dich. Ich habe hier gut 2 Dutzend davon. Da kommt es mir auf einen mehr oder weniger nicht an. Um nochmal auf den Trent zu sprechen zu kommen. Ich meine mich zu erinnern, dass bisher nur von einem Trent in England die Rede war. Wenn man den königlichen Kartografen Glauben schenken darf? Tja, Thomas, dies ist sicherlich nicht der einzige Punkt, mit dem mein Skript für Aufsehen unter den Wissenschaftlern sorgen wird. Nimm doch nur beispielsweise diesen Tempel. Kein Mensch würde auch nur ein Wort glauben, wenn ich ihm erzähle, was unter einer solch unbedeutenden Stadt wie Rougelay im Verborgenen liegt. Sag, ist dieses alles wirklich von den Römern erbaut worden? So ist es, Diane. Ich führe einige antike Beweisstücke bei mir, die ich den Herrschaften der Akademien zur Prüfung vorlegen werde. Aber es kann keinen Zweifel geben. Die Römer haben hier ihrem toten Gott einen riesigen Tempel errichtet. Und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, wir sind da. Dort vorne liegt er. Carter, was glauben Sie, soll diese seltsame Konstruktion darstellen? Eine Riesenzigarre aus Metall? Nun, Sir, da es offensichtlich auf dem Wasser schwimmt, muss es wohl eine Art Boot sein. Ja, es ist ein Boot, aber ein besonderes. Verzeih, aber es ist nicht sehr hübsch anzuschauen, lieber Onkel. Ich sehe nirgends einen Ort, auf dem ein Deckstuhl oder eine Liegeplatz hätte. Das Ding ist ja völlig rund. Ja, da hast du recht, Alice. Doch die zylindrische Form ist für dieses Gefährt unabdingbar. Lass mich raten. Das Ding fährt so schnell. Darum die Form. Guter Vorschlag, aber falsch. Sag, dieser breite, in Marmor eingefasste Fluss, ist das der... Zweite Trent. Richtig. Er führt beinahe deckungsgleich unter dem eigentlichen Fluss entlang. Dieses unterirdische Stück vereinigt sich erst kurz vor der Mündung ins Meer wieder mit dem bekannten Trent. Woher weißt du das? Ich habe es nachgeprüft. Etwa mit diesem seltsamen Zapfen? Aber, Thomas, du glaubst gar nicht, wie schwierig es war, das Material aus einer nahegelegenen Fabrik hierher zu schaffen. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass diese Metallplatten nicht in deiner Fabrik entstanden sind. Jetzt sag uns doch endlich, was das hier wirklich... Ah, Naresh. Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen? Ja, es ist alles klar zum Auslaufen. Die Kessel stehen unter Druck. Wunderbar. Dann begeben wir uns jetzt an Bord. Kommt, ich zeige euch, wie es von innen aussieht. Das hätte ich mir ja denken können. Wir müssen wieder irgendwo hineinklettern. Sehr komfortabel. Du hast wieder einmal nicht auf Annehmlichkeiten verzichtet, wie ich feststelle. Richtig. Und wenn es regnet, wird man auch nicht nass. Allerdings kommt hier auch kein Sonnenstrahl herein. Doch, schau mal die kleinen Bullaugen dort. Davon abgesehen, das Sonnenlicht ist 40 Yards unter der Wasseroberfläche. Nur noch als vereinzeltes Glitzern zu erkennen. 40 Yards unter der Wasseroberfläche? Aber Mr. Bradshaw, mein Onkel hat gerade einen Scherz gemacht. Du hast es wegen deiner Agoraphobie so hermetisch abgedichtet, nicht wahr? Wieso sagst du nichts, Onkel? Dieses Boot ist in der Lage, unter der Wasseroberfläche zu fahren. Es ist ein von mir entworfenes Tauchschiff. Wir sitzen in einem Tauchschiff? Onkelchen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Warum nicht, liebe Alice? Bist du nicht auch mit einer unterirdischen Eisenbahn gefahren? Und mit einer Seilbahn, die über 100 Meilen durch eine Schlucht führte? Hätte ich die Pläne draußen in der freien Natur verwirklichen lassen wollen, hätten mir sicherlich alle Ingenieure gesagt, dass es nicht durchführbar sei. Ich aber ließ diese Transportmittel sogar unter der Erde errichten. Aber ein Tauchschiff? Tut mir leid. Das kann ich nicht ohne vorherigen Beweis glauben. Also, ich für meinen Teil glaube schon, dass dieses Vehikel unter Wasser fahren wird. Allerdings in einer vorgegebenen Richtung, senkrecht nach unten. Die Damen? Von solchen Dingen verstehe ich nichts. Ich schließe mich dir an, Alice. Und Sie, Carter? Was sagen Sie? Ja, Carter. Glauben Sie, dass dieses Fahrzeug unter den Wellen reisen kann? Nun, Milady, da seine Lordschaft uns vorhin davon berichtete, dass er den Verlauf dieses unterirdischen Flusses kenne, sogar bis zu seiner Mündung, muss er dieses Tauchschiff in praktischer Anwendung getestet haben. Sie glauben, dass sich diese hohle Mörsergranate, die ganz aus Eisen zu bestehen scheint, unter Wasser steuern lässt? Ja, Sir Edward, das glaube ich. Geoffrey, wie sollte das zugehen? Genau wie andere Transportmittel auch, Clifford. Unter Anwendung physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Entschuldigen Sie die Störung, Milord. Ramchandra, du störst überhaupt nicht. Was gibt es? Alle Kisten sind im hinteren Laderaum untergebracht. Die Männer möchten sich von Ihnen verabschieden. Ausgezeichnet. Dann gehen wir. Entschuldigt mich für einen Moment. Ich bin in Kürze wieder bei euch. Carter, bitte versorgen Sie meine Gäste mit Getränken. Sie finden sie dort im Schrank neben dem Sessel. Sehr wohl, Sir. Tja, ein Schiff, das unter der Wasseroberfläche fährt. Ob er auch einen Flugapparat hat, von dem wir nichts wissen? Würde mich nicht wundern. Punsch, die Damen? Danke, nicht für mich. Ich möchte eigentlich nur wieder an die Erdoberfläche. Clifford, mir ist das Ganze hier unheimlich. Technische Errungenschaften hin oder her. Ich will so schnell wie möglich wieder nach Hause. Das möchte ich auch, Liebes. Das ist wohl der Platz des Kapitäns. Hier steht eine Art Schreibtisch, in den eine große Messingklappe eingelassen ist. Lass bloß die Finger davon, Edward. Keine Sorge, Schwägerin. Ich habe nicht vor, den Stöpsel dieser Bleiwanne zu ziehen. So, da wären wir wieder. Ich kümmere mich um die Instrumente, Milord. Tu das. Also, meine Lieben, was darf ich euch anbieten? Clifford, wie ich dich kenne, hast du doch eine Unmenge technische Fragen. Danke, Onkel. Aber das wird warten müssen, bis wir uns auf deinem Landsitz wiedersehen. Wie habe ich das zu verstehen? Wir werden uns jetzt von dir verabschieden müssen, Geoffrey. Die Damen sind erschöpft und es zieht sie zurück nach Hause. Und ehrlich gesprochen, ich freue mich auch darauf, in aller Ruhe vor meinem Kamin einen Tee zu trinken. Ja, schon. Sag, weißt du, wann von Rugley der nächste Zug nach London geht? Das nicht, aber... Entschuldigt. Doch, ich bin ein wenig sprachlos. Ich hatte fest damit gerechnet, dass ihr mich begleiten würdet. Begleiten? Wohin, wenn ich fragen darf? Zu deinem Besuch Neptuns auf dem Meeresgrund? Nun, eigentlich wollte ich die norwegischen Fjorde bereisen. Und danach weiter nördlich zum Polarmeer. Zum Polarmeer? Versteh doch, lieber Onkel. Wir haben Heimweh und möchten zurück nach all diesen Strapazen. Strapazen? Heißt das, dass euch die Annehmlichkeiten meiner Erfindungen nicht gerecht geworden sind? Doch, Geoffrey, der Komfort deiner Reisemittel war schon sehr verblüffend. Allerdings, die außerplanmäßigen Unannehmlichkeiten haben unsere Reisefreuden ein wenig getrübt. Hätte ich für mehr Abwechslung an Bord sorgen müssen? Danke. Nachdem wir von Spinnen und Sauriern beinahe verspeist und im Anschluss über kleiner Flamme fast gebraten worden wären, waren uns die Kuranwendungen in dem Sumpf Abwechslung genug. Daher werden wir uns jetzt zurückziehen und ein langweiliges Hotel in Rugley in Anspruch nehmen. Thomas, was ist mit dir? Ich habe mich davon überzeugt, dass du wohl auf bist. Mehr noch, dass du dabei bist, Geschichte zu schreiben. Ich eigne mich für diese Rolle nicht. Außerdem darf ich meine Geschäfte nicht zu lange vernachlässigen. Du verstehst? Ich verstehe. Bist du sehr enttäuscht, Onkel? Nun, ich hatte frischen Barsch an Bord bringen lassen. Die werden Ramchandra und ich kaum alleine schaffen. Tu mir einen Gefallen und telegrafiere, sobald du wieder in England angekommen bist. Mache ich. Tja, ihr Lieben, dann soll dies also der Abschied sein. Dennoch, ich habe mich sehr gefreut, dass gerade ihr es wart, die mir aus Sorge um mein Wohlergehen nachgefolgt sind. Mehr noch, es hat mich tief gerührt. Pass gut auf dich auf, Geoffrey. Keine Sorge, Clifford. Ramchandra passt schon auf mich auf, nicht wahr? So ist es, Milord. Folgt dem Weg, den wir gekommen sind, und schließt euch meinen Leuten an. Sie müssen doch in der Nähe sein. Sie werden euch den Weg in die Stadt zeigen. Wir sehen uns dann alle auf meinem Landsitz wieder. Wann wirst du wieder heimkommen? Ich kann es nicht sagen, liebe Diane. Ich habe noch so viele Pläne. Nun, Alice, freust du dich? Oh, Darling, ich hatte schon befürchtet, du könntest es dir noch einmal anders überlegen. In diesem Fall hätte ich meinen Bruder sicherlich mit sehr schlagkräftigen Gegenargumenten überzeugt, Schwägerin. Aber euer Onkel war sichtlich geknickt, als wir sein Boot wieder verließen. Habt ihr gesehen? Ja, ich musste mir auch eine Träne wegdrücken. Aber jetzt bin ich nur noch glücklich, dass es endlich nach Hause geht. Das bin ich auch. So, wir wären wieder bei der Festtafel angelangt. Von hier müsste es irgendwo zu dem Gang gehen. Ja, davon. Also gehen wir. Carter, was haben Sie? Warum kommen Sie nicht? Vielleicht ist Carter der Gedanke gekommen, dass unser Onkel einen Butler an Bord seines Untergangsschiffes gebrauchen könnte. Edward, bitte sei nicht so sarkastisch. Verzeihung, Lady, aber in Anbetracht der Dinge, die ich hier sehe, erscheint mir dieser Gedanke nicht allzu verwerflich. Entschuldigung, ich bin irritiert. Von was für Dingen sprechen Sie? Es ist den Herrschaften nicht aufgefallen. Doch sehen Sie, hier und hier. Einige Stühle sind umgeworfen und überall liegen Wäschestücke auf dem Boden. Und hier liegen offene Koffer, seltsam. Dass diese Wilden noch plündern, bevor sie unser Land verlassen? Also ich finde das in keinster Weise seltsam. Wenn Sie den Einwurf gestatten, die sieht mir nicht nach Plündern aus, sondern nach Spuren eines Kampfes. Zumal dort auf dem Boden. Mein Gott! Da klebt ja überall Blut. Dann sind Sie sich eben wegen Ihrer Beute in die Haare gekommen. Wen kümmert das? Ich will jetzt raus aus diesem Loch. Diese 200 Stufen werden nicht weniger, indem wir hier sinnlos unsere Zeit vergeuden. Was glauben Sie, ist hier passiert, Carter? Ich weiß es nicht, Sir. Aber alles deutet darauf hin, dass die Arbeiter Ihres Onkels von etwas überrascht worden sind. Sonst hätten Sie sicherlich Ihre Habseligkeiten nicht zurückgelassen. Ja, in der Tat. Das sind alles einfache Kleidungsstücke. Wo ist denn Edward? Der? Dort im Gang verschwunden. Und wir sollten uns auch lieber beeilen. Ich bin nicht erpicht darauf herauszufinden, ob Carter recht behält. Dann los. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Fort von hier! Lauft um euer Leben! Was um alles in der Welt? Sie sind mir dicht auf den Fersen. Los! Weg von hier! Au! Meine Hand! Darling, nicht so fest! Was hast du gesehen, Edward? Wir wären nicht weit gekommen. Der Gang ist durch ein riesiges Spinnennetz versperrt. Die Spinnen? Die armen Teufel sind diesen Biestern direkt in die Falle gelaufen. Oh Gott. Entsetzlich! Da, das Boot. Es versinkt langsam im Wasser. Verflixt, es taucht unter. Egal. Los, aufgesprungen. Geoffrey, öffne, schnell! Da kommt die Spinne. Oh, das schaffen wir nicht. Was ist denn los? Wieso? Zur Seite, Onkelchen. Da. So, schnell die Luke zu. Keinen Moment zu früh. Was ist da draußen, Clifford? Später. Sofort tauchen, hörst du? Ramchandra, auf Tauchstation. Jawohl, Milord. Was waren das für Geräusche, Thomas? Ich brauche jetzt erstmal einen Whisky. Sollst du haben, Clifford? Edward? Immer her damit. Sir, die Damen sind soeben in Ohnmacht gefallen. Alice! Meine arme Alice! Carter, bitte kümmern Sie sich um meine Frau und lassen Sie die Flasche hier stehen. Bitte, Sir. So, bester Onkel, du könntest nicht zufällig einen kleinen Umweg über London machen. Wir haben uns nämlich gerade dafür entschieden, das Schicksal ein weiteres Mal herauszufordern. Alice, schau doch mal, die schönen Fische vor dem Fenster. Ihr werdet es nicht bereuen, das verspreche ich euch. Und ihr wisst doch, der Entdecker ist uns Engländern mit in die Wiege gegeben. In 2 Tagen werden wir die Mündung der Themse erreichen. Und von dort ist es nicht mehr weit bis nach London. Irgendwann habe ich diesen Pionierunsinn schon mal gehört. Sag mal, Clifford, waren das nicht... Glaub mir, Edward, ich konnte doch nicht ahnen, was uns bevorstehen würde. Wie dem auch sei. Carter, die Zigarre. Tut mir leid, Edward. Wenn wir unter Wasser reisen, sind Zigarren wegen des Frischluftmangels nicht gestattet. Hervorragend. Ach, dann bringen Sie mir doch bitte einfach den Brandy dort. Und wecken Sie mich bitte erst aus meinem Delirium, wenn wir die Tower Bridge passiert haben. Sehr wohl, Sir. Dass hinter dieser Felswand die Sonne aufgeht, Carter. Bin ich blöd, normal. Ich werde jetzt lauter. Ah! Das war zu leise, was? Ja, mit jedem Jahr, den wir gut machen, sinkt die Kabine. Sinkt die Kabine ab. Sinkt die Kabine ab oder sinkt die Kabine ab? Sinkt die Kabine ab. Sinkt die Kabine ab. Sie sinkt uns was vor, indem sie absinkt. Ja! Mit jedem Jahr, den wir gut machen, sinkt die Kabine ab. Ist auch nicht einfach. Sinkt die Kabine. Ich lasse den Tee weg. Ja, mit jedem Jahr, den wir gut machen, sinkt die Kabine ab. Das klingt scheiße. Oh, Darling. Ich hatte schon befürchtet, du könntest es ihr... Oh, Darling. Ich hatte schon befürchtet, du könntest es dir noch einmal anders überlegen. Das mache ich nochmal. Oh, Darling. Ich hatte schon befürchtet, du könntest es dir noch einmal... Nochmal. Oh, Darling. Ich hatte schon befürchtet, du könntest es... Du könntest es dir... Ich hatte schon befürchtet, du könntest es dir noch einmal anders überlegen. Mal nochmal. Oh, Darling. Ich hatte schon befürchtet, du könntest es dir noch einmal... Oh, da ist ein Wurm drin. Mal nochmal. Oh, Darling. Ich hatte schon befürchtet, du könntest es dir noch einmal anders überlegen. Fast. Mal nochmal. Oh, Darling. Ich hatte schon befürchtet, du könntest... Scheiße. Mal nochmal. Oh, Darling. Ich hatte schon befürchtet, du könntest es dir noch einmal anders überlegen. War's noch nicht? War doch. War sauber. Hast du dich verletzt? Edward! Edward! Wo bist du? Hast du dich verletzt? Ach so, antworte doch! Ach, kalter Milchkaffee. Ein Genuss. Sehen Sie es denn nicht? Sind Sie jetzt alle von Blindheit geschlagen, respektive mit Blindheit geschlagen? Oder wer hat Sie geschlagen? Sie haben die Pflanze doch zerrieben, als Sie sich von der Hand... Sie haben die Pflanze doch zerrieben, als Sie sich... Als Sie sich... Komisch, dass man da drüber kommt. Sie haben die Pflanze doch zerrieben, als Sie sich von der... Na, wie... So ist das. Das ist jetzt eine Sprache. Ja, das ist eine Sprachübung. Aber man sollte sie beherrschen. Sie haben die Pflanze doch zerrieben, als Sie sie sich von der Hand wischten. Himmel, Arsch und Zwirner, das sind ja so viele SSSSSSS. Es ist ja ein Prozess-SS. Ich mal für mich. Wenn ich wüsste, was uns jetzt... Wenn ich wüsste, dass sie mich küsste heute Abend... Es wäre labend, wenn ich wüsste, was uns jetzt. Mir wäre zwar wohler, wenn ich wüsste, was uns jetzt. Das klingt doch scheiße. Mir wäre zwar wohler, wenn ich wüsste, was uns jetzt wieder bevorsteht, aber ich bereue keine Minute dieser unglaublichen Reise. Ich versuch's nochmal. Mir wäre zwar wohler, wenn ich wüsste, was uns jetzt wieder bevorsteht. Was uns jetzt klingt doch wirklich. Lass mich das mal hören, ob das vertretbar ist oder geht. Klingt es? Hörst du meinen Magen? Warte mal. Wir können einfach das Wort, wenn das geht, wir können das Wort jetzt nennen. Das, was uns jetzt, da habe ich irgendwie ein Problem. Was uns nun wieder bevorsteht. Und schon wird's prima. Mir wäre zwar wohler, wenn ich wüsste, was uns nun wieder bevorsteht, aber ich bereue keine Minute dieser unglaublichen Reise. Das Ding wird immer noch größer. Das Ding wird immer noch größer. Was ist das nur für ein Monster? Das ist ausgerechnet meins. Sagen Sie, Kater... Ach so, jetzt ist es ja nicht runtergekommen, nicht Dussel. Sie kommt ja nicht runter. Da brauche ich dann auch nie mit der Hand machen. Ihr Bruder hat recht. Wir werden kollidieren, wenn dieses Hindernis gestattet. Wir werden kollidieren, wenn dieser Hinweis gestattet ist. Ich habe mich ja schon mehrfach zurückhalten müssen, dass ich nicht Joffy sage, weil ich ihn so mag. Ja. Doch, Joffy, der Komfort deiner Reisemittel war schon sehr verblüffend. Aber, weißt du, mein Lieber, lass uns ein andermal darüber reden. Ja, unglaublich. Als wir diese Metallstange, die eine Spange ist... Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist ja... Der Vorrat leuchtfähiger Pflanzen auf Ihrem Jackett neigt sich zur Neige. Das ist das Übliche, was man sagen will. Geht zur Neige. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf den Anblick von Gras und blauem Himmel freue. Ich habe zu wenig Luft. Ich mach's nochmal. Wir haben keinerlei Wissen, wie wir die Seilbahn zum Stillstand bringen, oder? Wenn wir auch langsam fahren, wir werden trotzdem gleich gegen diese Stufen da krachen. Weil das klang so wie, lebst du noch? Edward, lebst du noch? Oh, den habe ich übersehen. Da siehst du mal. Oh, widerlich. Ein Treppenhaus in Profans. Aber Mr. Bradshaw, mein Onkel hat gerade einen Scherz gemacht. Du hast es wegen deiner Agoraphobie. Arrogas, gibt's denn das? Aro, Ar, A, Ago, Ago, Agora. Agoraphobie, Ar, warte mal. Agoraphobie, so hermetisch angedichtet, nicht wahr? Du hast es wegen deiner Agoraphobie so hermetisch abgedichtet, nicht wahr? Wir sitzen auf einem Tauchschiff? Wie können Sie nur so etwas behaupten, Carter? Mein lieber Gatte ist vermutlich von dieser gruseligen Gestalt gemeuchelt worden. Gräulichen Gestalt gemeuchelt worden. Und gleich ist sie bei uns. Okay. Natürlich bin ich es, Clifford. Er lacht lange und anhaltend. Das habe ich verweigert. Sekunde mal. Ich glaube, mein Schwein pfeift. 40 Yards unter der Wasseroberfläche? Ende des zweiten und letzten Teils. Der wundersame Mord Atherton. Clifford Carter Bradshaw. Mehr Blatt habe ich nicht. Also hier in dieses Teil. Siehst du? Jetzt rauche ich mal ein Zigarette. Fertig. Das Hans Moser. Das war's.